Zwei Tage sind es für uns noch bis Dynasty, die Matchkarte. Ich fange nochmal neu an. Zwei Tage ist ja kompletter Schwachsinn, oder? Sorry, Gata. Wir erwähnen jetzt einen Tag vorher. Es ist nicht mehr lange bis Dynasty, so viel besser, oder? Ja. Entschuldigung, tut mir leid. 3, 2, 1. Es ist nicht mehr lang bis Dynasty. Die Matchcard des Pay-Per-Views hat noch einmal ein paar Kämpfe hinzubekommen. Grund genug für uns also, einmal auf die große Show am Sonntag vorauszublicken. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, wann auch immer ihr diese Show schaut. Ich fange nochmal an, da muss Hört hin. Schaut. Weißt du, du hast die ganz langen Intros und musst nie neu anfangen und ich habe nur so einen kurzen und habe zwei Fehler. Ja, ich habe die auch gerade erst zusammengeschustert. Sorry, Katha, muss doch, ja, die ersten 4 Minuten waren jetzt Quatsch, ne? Okay. 3, 2, 1. Es ist nicht mehr lang bis Dynasty. Die Matchcard des Pay-Per-Views hat noch einmal ein paar Kämpfe hinzubekommen. Grund genug für uns also, einmal auf die große Show am Sonntag vorauszublicken. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, wann auch immer ihr diese Show hört. Für uns ist gerade auf jeden Fall morgen. Daher habe ich mir einen Frühaufsteher an meine Seite geholt, wenn auch nur gezwungenermaßen durch seine Katzen. Stefan, bist du denn ausgeschlafen? Ja, definitiv. Ich bin wahnsinnig ausgeschlafen, vor allem, weil ich an diesem Freitagmorgen noch das Glück hatte, Ring of Honor und News zu schreiben. Deswegen war mein Wecker auf 7:30. Ich habe aber gefühlt letzte Nacht nur, also es fühlt sich zumindest an, als hätte ich nur 3 Stunden geschlafen. Von daher erwartet vielleicht von mir heute nicht allzu viel geistige Ergüsse, wobei ich auch nicht weiß, ob die sonst vorhanden sind. Von daher schauen wir mal, was das heute wird. Ich möchte das jetzt gar nicht kommentieren zu deinen sonstigen geistigen Ergüssen. Ich würde sagen, wir starten doch einfach mal ins Thema rein. Bevor wir uns dem Pay-Per-View widmen, gab es mal wieder einiges an Verletzungspech. Ja, ein paar Sachen hast du ja gerade, weil du ja heute auch bei uns die News machst, bearbeitet. Jay White ist verletzt, war eigentlich angedacht fürs Owen Hart Foundation Tournament, hat sich wohl die Hand gebrochen, wird operiert und eine Zeit lang ausfallen. Orange Cassidy laboriert mit seinem Brustmuskel rum und auch Mark Davis hat sich verletzt. Da haben ja wir beide sogar letzte Woche noch die merkwürdige Matchzeit im Kampf gegen Powerhouse Hobbs kritisiert. Ja, das erklärt es dann so ein bisschen. Wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Brustmuskulatur im Wrestling, gerade irgendwie so ein Ding. AEW, immer wenn man denkt, jetzt geht's voran, so Verletzungspech haben die dann doch teilweise, gerade bei ihren größeren Leuten. Ne? Ich glaube, Cassidy, wie lange ist er jetzt schon raus? Boah, danke für die leichte Frage. Aber auch schon länger auf jeden Fall. Cassidy fehlt doch praktisch seit... Nee, nach den Matches gegen Moxley kam er nochmal vor. Ich weiß aber gerade gar nicht so genau, wie lange er schon fehlt. Zumindest schon einiges an Zeit. Ja, also gefühlt hat man ja immer so den Eindruck, dass bei AEW mehr Verletzungspech ist als beispielsweise bei WWE. Mhm. Statistiken, glaube ich, stimmen dem aber gar nicht zu. Deswegen ist das irgendwie immer eine sehr subjektive Wahrnehmung anscheinend. Ist natürlich jetzt Pech, dass es vor einem Pay-Per-View ansteht, besonders wenn Jay White dann auch eingeplant war. Ich meine, passenderweise hatten wir ja letzte Woche noch den Podcast-Titel, dass halt einige große Namen dann irgendwie auf der Pay-Per-View-Card bislang fehlen. Und das erklärt es natürlich dann noch ein Stück weit. Ich meine, wir reden jetzt nicht über die Top-Top-Stars, aber zumindest Jay White und Orange Cassidy sind ja schon zwei nennenswerte Namen, die im Normalfall auf einer Pay-Per-View-Card dann auch stehen. Ist natürlich jetzt unglücklich, dass sie fehlen. Jay White soll ja, glaube ich, nicht allzu lange ausfallen. Hat sich ja die Hand gebrochen. Ja. Muss natürlich operiert werden, aber er soll zumindest nicht allzu lange ausfallen. Brustmuskel ist halt immer die Frage. Also mit viel Pech fällst du halt da 6 bis 9 Monate gerne auch mal aus. Ob es am Ende wirklich so lang wird, ob es halt dann Brustmuskelriss oder ein Brustmuskelabriss ist, macht dann ja auch nochmal einen großen Unterschied. Von daher, da heißt es, glaube ich, abwarten. Und Mark Davis, nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, das ist eher ein Name, bei dem es weniger auffallen dürfte. Ja, es ist halt irgendwie bei ihm trotzdem gefühlt die ärgerlichste Verletzung, weil er einfach aus einer langen Ausfallzeit irgendwie kam. Und wenn er da jetzt schon wieder ausfällt, ist das natürlich maximal ärgerlich für ihn. Ja, auch Jay White, der jetzt vielleicht durch das Turnier noch mal ein bisschen Fahrt hätte aufnehmen können, ist halt so vom Moment her dann ein bisschen schade, ne? Ja, vor allem bei einem Jay White, der ja mit Sicherheit auch einer der Favoriten des Turniers hätte sein können, ist halt dann jetzt auch überhaupt die Frage, inwiefern ist jetzt die Planung für die nächsten Pay-Per-Views, ob da jetzt irgendwie auch grundsätzlich was umgeschrieben werden müsste. Ich meine, Jay White macht ja schon länger Jagd auf einen John Moxley, zu dem World-Title-Match kommen wir natürlich gleich eh noch, aber da ist zumindest dann die Frage, war er für den Sieg eingeplant? Inwiefern sieht das jetzt anders aus? Inwiefern haben wir vielleicht dann noch andere Number One Contender in den kommenden Wochen? Wird sich dann natürlich zeigen, aber das ist natürlich, ich sag mal, storyline-technisch die unglücklichste Verletzung zu dem Zeitpunkt. Ja, er war ja einer der wenigen, die sich schon angekündigt hatten. Ich glaube, es gab drei Leute, Will Ospreay, Adam Page und halt Jay White, die sich für das Turnier angekündigt hatten, dass dann einer von den dreien ausgerechnet ausfällt. Ja, dafür gab es dann einen Ersatz. Es ist der frisch verpflichtete Kevin Knight. Genau, können ja vielleicht auch kurz das Turnier einmal durchgehen. Die Viertelfinal-Matches wurden nämlich alle bereits angekündigt. Ja, wir können ja vielleicht einfach mal bei den Herren anfangen. Will Ospreay gegen Kevin Knight bereits jetzt am Sonntag, genauso wie Mark Briscoe gegen Kyle Fletcher. Können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen. Und dann haben wir noch Brody King gegen Konosuke Takeshita und Hangman Adam Page gegen eine Wildcard. Bei Wildcard, früher war es ja immer so, da hat man sehr spekuliert, ist das ein Neuzugang, wer könnte das sein? Mir fällt da jetzt aber gerade auch irgendwie niemand ein, der jetzt da so einen riesen Pop ziehen würde, dass man ihn als Wildcard bringen würde. Also WWE hat ja jetzt gerade auch keine größeren Leute, sag ich mal, gehen lassen oder verloren. Es wird ja nicht der ehemalige Duke Hudson sein. Wäre schön. Ja, der frühere Von Wagner hat jetzt auch heute bei Ring of Honor sein erstes Match gehabt. Ja, da nehme ich ja eher, also nee. Duke Hudson fand ich super, aber ich meine, von der Größe her wäre es ja niemand, wo du jetzt sagen würdest, boah, da lassen wir jetzt einen Wildcard-Spot offen. Nee, das auf keinen Fall. Es ist ja eh nochmal die umso größere Frage in dem Fall, dadurch, dass das Match jetzt nicht für Dynasty angekündigt ist, ist das ja noch wahnsinnig abhängig davon, wie zum Teil ja auch die Ergebnisse am Wochenende sein werden. Deswegen ist es ja noch schwieriger antizipieren, weil wenn das Match jetzt am Sonntag wäre, dann könnte man ja zumindest ganz viele Namen von der potenziellen Liste wegstreichen. Also theoretisch könntest du doch wieder einen Swerve Strickland reinpacken, dass du halt nochmal Hangman gegen Swerve hast. An potenziellen Neuzugängen wäre wahrscheinlich der einzige, der mir einigermaßen in den Sinn kommen würde, ein Josh Alexander, wo es ja auch schon seit längerem heißt, dass er bei AEW unterschrieben haben soll. Ist natürlich jetzt auch nicht der riesige Top-Name und würde dann wahrscheinlich auch das Match verlieren. Ansonsten könnte es halt auch irgendein Verletzungsrückkehrer sein von Leuten, die halt schon lange fehlen. Sei es Wardlow, sei es vielleicht, wäre natürlich jetzt ein komischer Spot, aber ein Luchasaurus oder so. Also das wäre ja auch noch denkbar, dass es halt ein Langzeitverletzter sein könnte. Aber da ist natürlich die Liste lang, weil wir halt gefühlt, dadurch, dass wir nicht wissen, wann es stattfinden wird, eigentlich keinen Namen von der potenziellen Liste wegstreichen können. Ja, zwei Matches, also das Turnier startet ja bei diesem Pay-Per-View und geht dann bis Double or Nothing Ende Mai, also anderthalb Monate ungefähr Zeit für die sieben Matches, die es ja pro Turnier gibt. Wird sich dann ein bisschen ziehen, also es sind ja dann quasi nur noch vier Matches für die Weeklies über, wenn das Finale halt dann bei Double or Nothing stattfinden soll. Wird man dann alles sehr vereinzelt einbauen, auch wenn wir natürlich noch ein Frauenturnier haben. Und wie du sagst, wir müssen die Ergebnisse vom Pay-Per-View sicher abwarten, aber wer wäre denn so Stand heute dein Favorit? Gute Frage. Also ich finde, man merkt grundsätzlich in den Erstrunden-Matches, dass es meistens zumindest da eine klare Favoritenverteilung gibt. Also Ospreay gegen Knight, Takeshita gegen King, Fletcher gegen Briscoe und gut, bei dem Wildcard-Match ist halt schwierig, da einen Favoriten auszumachen, wenn du nicht weißt, wer der Gegner ist. Jay White wäre mit Sicherheit einer der Top-Favoriten gewesen. Der fällt jetzt erstmal aus. Ich würde zumindest mal sagen, Brody King, Takeshita, Briscoe, Fletcher, also aus den beiden Matches würde ich keinen als Favorit sehen. Dann wäre es wahrscheinlich noch Ospreay oder Hangman, beziehungsweise die Wildcard. Aber es wäre natürlich auch schon 0 auf 100, ich sag mal, Debüt, Rückkehr, whatever, je nachdem, was es am Ende sein wird, wenn halt jemand dieses Turnier gewinnt und dann sofort halt im Main Event von der Pay-Per-View stehen würde, als Konsequenz für den Turniersieg. Deswegen hätte ich gerade, glaube ich, am ehesten gesagt Hangman. Aber Das ist gefühlt noch so weit weg. Also gefühlt gerade 70% Hangman, 30% Ospreay, dem Rest gebe ich eigentlich keine Chance. Und die Wildcard ist halt schwierig, eine Prozentzahl zu vergeben. Wenn es Josh Alexander wird, 0. Wenn es Luchasaurus wird auch 0. Luchasaurus auch 0, Wardlow tendenziell auch. Wenn das Swerve wird, dann würde ich da mal zumindest ein paar Prozente reingeben. Aber ja, gerade am ehesten Hangman, dann Ospreay und dann Fragezeichen. Siehst du es ganz anders oder würdest du mir einigermaßen zustimmen? Einigermaßen, aber ich glaube, ich würd Ospreay vielleicht vor Hangman stellen, weil Hangman einfach durch seine Storys gefühlt irgendwie gar keine großen Siege braucht, um trotzdem halt überall mal hinzukommen. Aber da, kommen wir auch später zu, bin ich einfach wahnsinnig gespannt, was jetzt am Wochenende passiert, ob es da einen großen Moment gibt oder nicht, und vielleicht sind wir danach alle schlauer. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, Ospreay holt das Ding, hat ja auch gesagt, er möchte bei All-In halt im Main-Event stehen, und meistens hat er ja das erreicht, was er angekündigt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Ospreay durch das Turnier marschiert, aber ansonsten gebe ich dir recht, sind ja viele Upper Mid-Kader und Adam Page und Will Ospreay stechen da von den Namen her halt schon dann nochmal ein bisschen raus. Dadurch, dass wir ja dann auch ein Einzelfinal, also dass es alles Einzelmatches sind, sonst könntest du ja bei einem Four-Way auch immer so, ne, eine kleine Überraschung machen, dass irgendwer, ne, dass die beide in die Entscheidung gar nicht involviert sind oder wie auch immer. Ja, aber ich sehe auch die beiden eigentlich als größte Namen. Und ja, ich sage jetzt einfach Ospreay. Kommen wir auch noch zum Turnier der Frauen. Da gibt es keine Wildcard. Bisher da nur ein Match fürs Wochenende angekündigt. Eröffnen werden also der CEO der Money Train, Mercedes Moné, gegen Julia Hart. Können wir gleich, wenn wir zum Pay-Per-View-Match auch kommen, da gab es ja dann auch jetzt ein bisschen Vorgeschichte nochmal mit Harley Cameron, die auch im Turnier steht gegen Athena, und zur Vollständigkeit halber Jamie Hayter noch gegen Billy Starks und Thunder Rosa gegen Chris Statlander. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, man hat es ja jetzt schon sehr oft gelesen, dass man da ein großes Match zwischen den beiden plant. Athena gegen Mercedes Moné. Ich könnte es mir vorstellen als Finale und dass dann sogar die Ring of Honor Champion dann tatsächlich als allererstes Mercedes Moné dann mal besiegen darf. Was denkst du? Da ist ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, ob ich das gerade falsch im Kopf habe. Nee, habe ich nicht. Athena und Mercedes Moné sind ja auf einer Seite des Turnierbaums. Ach so, das stimmt. Deswegen ist das als Finale so gesehen gar nicht möglich. Den Gedanken hatte ich aber auch, und ungelogen, mir ist vor 5 bis 10 Sekunden erst eingefallen, dass der Turnierbaum ja schon in dem Sinne feststeht, dass du ja schon grob zeichnen kannst, wer dann im Finale aufeinandertreffen könnte. Da habe ich gerade auch nicht so richtig drüber nachgedacht. Das stimmt. Also ich muss sagen, ich tue mich bei der einen Turnierhälfte schwer, also die Jamie Hayter, Billy Starks, Rosa, Statlander Seite, weil es mich bei fast jedem von denen wundern würde, wenn die das Ding gewinnen. Also Thunder Rosa hat ja schon mal angedeutet, dass sie auch gegen Toni Storm gehen würde bei Dynamite vor 2, 3 Wochen oder so. Jamie Hayter, klar, frühere World Championess, die den Titel nie aktiv verloren hat. Billy Starks bin ich großer Fan von, aufgrund ihrer Ring of Honor Zeit. Und Chris Statlander ist auch ein gewisser Name. Aber von denen ist aktuell keiner so over, dass ich jetzt sagen würde, die gewinnen das Ding und die werden dann das Titelmatch bei einem Pay-Per-View bekommen. Also grundsätzlich möglich, aber da tue ich mich sehr schwer, gerade einen Namen irgendwie rauszunehmen. Ja. Die andere Turnierhälfte finde ich unfassbar gut. Mercedes Moné, komisch als TBS-Champion, ist drin, aber muss man nicht drüber reden, wie gut sie ist und was sie für ein Standing hat. Julia Hart, einfach sehr subjektiv, weil ich Fan bin. Harley Cameron ist brutal unterhaltsam und Athena ist halt einfach eine der besten Championesses brandübergreifend, die ich in meinem Leben bislang gesehen habe, weil sie wirklich Ring of Honor auf ihren Schultern trägt, wie ich selten bei einer Company gesehen habe. Ich gehe mal bei der Mercedes Moné Athena Seite davon aus, dass auch die beiden Frauen in die nächste Runde kommen und wir dann zumindest ein nennenswertes Halbfinale bekommen werden. Und dann ist halt die Frage, was macht man? Also Das ist halt die Frage, weil irgendwo wollen sie ja auch ein großes Match zwischen den beiden haben, und wir haben ja momentan auch immer noch so ein bisschen Mini-Moné, Mercedes Moné, Harley Cameron. Ob da nicht Moné Athena vielleicht das Viertelfinale sogar kostet und dann Moné gegen Cameron im Halbfinale steht. Also ich gebe dir ganz recht, aber wenn man da wirklich so ein ganz großes Ding draus machen will. Ja, du könntest auch dadurch das natürlich dann aufbauen, dass du halt Mercedes Moné gegen Athena halt dann als Pay-Per-View-Match dann auch bekommst. Aber ist halt die Frage, wenn sich irgendwie diese rechte Turnierseite so ein bisschen gegenseitig eliminiert, dass sie sich alle die Siege irgendwie kosten, um halt da dann was Größeres noch hinterher aufzubauen, wer gewinnt dann das Turnier? Jamie Hayter? Weil Thunder Rosa, Chris Deadliner, Billy Starks, würde mich halt schon fast wundern, wenn die halt ein Pay-Per-View-Titelmatch aktuell bekommen. Ja, vor allem würden. Für All-In, ne? Wir dürfen halt nicht vergessen, ist ja die größte Show, ist ja das WrestleMania von AEW, wenn man so will, ne? Den Stadion-Show. So, da wollen sie ja groß auffahren. Und vom Standing her momentan ist auf der linken Seite wirklich niemand, wo ich sagen würde, yo. Ja, also die Rückkehr von Jamie Hayter ist halt ziemlich stark verpufft. Sie kam zurück, hatte 1, 2, 3 Midcard-Storylines, aber war nie relevant in irgendeiner Form. Also im Hinblick, wie du gerade gesagt hast, das WrestleMania von AEW, Stadionshow, man will was aufbieten, dann ist eigentlich nur ein Name realistisch in diesem Turnier und das ist Mercedes Moné. Ist halt dann die Frage, machst du dann Title versus Title Match? Machst du einfach nur um den World Title und Mercedes Moné hat am Ende dann 5 Gürtel um die Schulter hängen? Um die Schultern hängen bei 5 Gürteln. Aber dann fehlt ja natürlich der TBS-Title auf der Matchcard. Also ich glaube, da könnte man jetzt eine Stunde lang Fantasy-Booking drum betreiben, weil dieses Turnier einfach sehr viele Möglichkeiten dafür bietet. Da sind aber bei mir auch mehr Fragezeichen als bei den Männern, weil ich bei den Männern eigentlich relativ einfach finde, da irgendwie zumindest grob ein Finale auszumachen. Ja, die stehen sich auch schön gegenüber. Ich habe es gerade nochmal überprüft. Einer links, einer rechts. Und hier weiß ich es halt wirklich nicht, aber auch das positiv betrachtet, weil ich zumindest auf mehr oder weniger jedes Match in diesem Turnier Bock habe. Und bei den Männern, klar, die Matches werden auch gut, aber da sind halt auch, wie eben schon gesagt, 2 Viertelfinal-Matches oder Erstrunden-Matches bei, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir da keinen späteren Turniersieger drin haben. Und hier aus Storyline-Gründen und aus potenziellen Siegergründen ist wahrscheinlich jedes Viertelfinal-Match zumindest ein bisschen Storyline-relevant, spannend. Ja, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich tatsächlich sogar sagen, irgendwie Thunder Rosa gewinnt dann am Ende das Ding oder so. Aber es kommt ja da auch einfach drauf an, wie sich die ganze Geschichte um die Women's Championship weiterentwickelt und überhaupt. Genau. Was ein bisschen auffällt, Mariah May seit dem Titelverlust nicht mehr in den Shows, auch nicht im Turnier. Da gibt es ja jetzt auch Spekulationen, dass der Vertrag bald auslaufen könnte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie auch ja da gar nicht irgendwie auftaucht, oder? Ja, also dass der Vertrag ausläuft, ist natürlich jetzt nicht offiziell bestätigt, aber es sieht sehr danach aus. Ich finde es grundsätzlich auch aus Storyline-Gründen erstmal gut, sie da jetzt rauszunehmen, weil die Frage ist, was möchtest du da überhaupt machen? Also steckst du sie ins Turnier, dann wird sie es wahrscheinlich nicht gewinnen, weil du nicht nochmal das Aufeinandertreffen haben möchtest. Aber lässt du sie nicht gewinnen, dann muss sie wahrscheinlich gegen irgendwen eine unnötige Niederlage fressen. Also ich finde es eigentlich gut, dass du sie jetzt erstmal rausnimmst und sie halt dann, sobald vielleicht einfach das Titelgeschehen anders aussieht, sie dann zurückkehren lässt. Bislang heißt es ja auch sehr, dass eine Vertragsverlängerung möglich ist. Mhm. Und da würde es mich dann wundern, wenn es nicht dazu kommen würde, weil Mariah May ist wirklich auch einer der wenigen Frauen, wo ich fast sagen würde, die hätte es bei WWE aktuell schwerer. Also aufgrund der guten Storyline gegen Toni Storm ist sie halt einfach Championess gewesen und steht sehr weit oben in den Card-Regionen und WWE hat einfach ein sehr breites Feld an Frauen im Roster. Also mich würde es wundern, wenn sie da nicht verlängern würde. Dazu ist sie noch wahnsinnig jung. Sie kann auch noch 5 bis 10 Jahre bei AEW mitmachen, um dann irgendwann trotzdem noch zu WWE oder so dann zu wechseln. Von daher, ich glaube, dass die Auszeit mehr Storyline begründet ist und weniger vertraglich begründet. Und mich würde es sehr wundern, wenn dieser Vertrag nicht verlängert werden würde in den nächsten paar Wochen bis Monaten. Ja, vielleicht werden wir da schon zeitnah irgendwie mal was hören. Aber ja, es ist ja auch immer schwer, so einen Champion richtig zu booken, nachdem er den Titel verloren hat, wenn er nicht wie zum Beispiel Toni Storm relativ zügig wieder in Richtung Titel geht. Genau, schauen wir mal. Sehen wir auch bei Jamie Hayter, die ja eigentlich ne, ziemlich over war und seit ihrer Rückkehr da sehr mitkardig unterwegs ist. Gut, dann haben wir soweit alles, ich sag mal, Story-relevante, glaube ich, abgedeckt, wenn mir jetzt nicht noch irgendwas durchgerutscht ist. Deswegen würde ich jetzt einfach zur Pay-Per-View-Card springen und wir fangen mit den vielleicht uninteressanteren Matches an, denn wir haben es schon gesagt, die Viertelfinal-Matches der Herren im Owen Hart Foundation Tournament, ja, nicht hochgradig spannend, dennoch sollten wir drüber sprechen. Mark Briscoe gegen Kyle Fletcher, da ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel passiert in der letzten Woche. Ja, die beiden hatten schon mal das eine oder andere Aufeinandertreffen, aber ist jetzt auch Storyline-technisch, glaube ich, nicht so viel drin. Mich würde alles andere als Weiterkommen von Fletcher dann doch irgendwie wundern. Ja, wie siehst du es? Unterschreibe ich zu 100%. Also, ich bin mir sehr sicher, Kyle Fletcher wird das gewinnen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es dieses Aufeinandertreffen der beiden schon relativ oft in der Vergangenheit gab, obwohl es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Das Match wird gut. Es ist halt einfach nur ein Turniermatch, das heißt, da ist keine größere Storyline hinter, da wird wahrscheinlich auch nicht mehr größere Storyline irgendwie im Nachhinein noch kommen. Ich glaube, das werden 15 Minuten gutes bis sehr gutes Wrestling und dann kommt Kyle Fletcher eine Runde weiter, um dann wahrscheinlich im Halbfinale rauszufliegen. Ja, wird dann im Halbfinale antreten gegen Hangman Page oder die Wildcard, genau. Ja, das sehe ich dann ganz ähnlich, da wird dann Endstation sein, höchstwahrscheinlich. Auf der anderen Seite, glaube ich, noch offensichtlicher, Will Ospreay gegen Kevin Knight. Ja, man wird hier Ospreay nicht gegen den Newcomer, der ein sehr unterhaltsames Tag-Team-Match mit Will Ospreay hatte, aber ansonsten im AEW-Publikum ja auch noch nicht so bekannt ist, möchte ich sagen. Da wird man Ospreay ja niemals verlieren lassen. Nee, auf keinen Fall. Also, ich fand... Wäre ein Upset. Kevin Knight hat mir jetzt auch wirklich gut gefallen zu Beginn, also seine ersten Matches. Bei New Japan war er, glaube ich, vorher, habe ich ihn natürlich nicht allzu sehr verfolgt, dafür sind wir natürlich mal wieder das falsche Podcast-Duo. Mhm. Und man muss wahrscheinlich auch in dem Fall sagen, wenn da nicht eigentlich Will Ospreay gegen Jay White, was natürlich ein sehr großes Match wäre, für den Pay-Per-View geplant wäre, hätte es dieses Match wahrscheinlich auch nicht auf die Matchcard geschafft. Mhm. Weil dafür haben wir einfach einen potenziellen Main-Eventer gegen einen Neuzugang, wo es mich wundern würde, wenn der in den ersten 1, 2, 3 Jahren aus der Midcard rauskommen würde. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Match, weil Will Ospreay absolut fantastisch ist und Kevin Knight zumindest so Kategorie sehr gut. Deswegen könnte das vielleicht so ein kleiner Show-Stealer sogar werden. Ich hatte auch schon die Theorie, dass jetzt im Nachhinein noch Fletcher gegen Mark Briscoe überhaupt auf die Pay-Per-View-Card gekommen ist, weil jetzt Will Ospreay gegen Kevin Knight potenziell 10 Minuten kürzer werden könnte, als ein Will Ospreay gegen Jay White gedauert hätte, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Aber ja, das ist halt, ich kann mich ansonsten wiederholen, es wird ein sehr gutes Match. Es gibt kaum Storyline-Aufbau, es wird danach auch wenig Fäden-Relevantes noch geben. Ist es ein Turniermatch? Und damit Punkt. Ja, man hat ja noch für die Kürze der Zeit ganz gut gemacht. Ne? Nach dem Tag-Team-Match hat dann Tony Schiavone angekündigt, ey, ihr habt Sonntag euer Match gegeneinander. Da wurde der Handshake und das gegenseitige Angucken dann doch ein bisschen verbissen, dann nochmal kurz. Und dann war es so, ja, wir sehen uns Sonntag. Ja, ich glaube, haben sie das Maximum noch irgendwie rausgeholt, was man vielleicht noch rausholen kann. Ja, es ist halt einfach aus AEW-Sicht auch einfach Pech. Also wenn da halt ein nennenswerter Name eine Woche vor einem Pay-Per-View ausfällt, obwohl da schon ein Match feststand, dann ist halt immer die Frage, nimmst du jetzt Will Ospreay auch von der Card runter, was natürlich für manche Fans blöd wäre, die sich halt auf ihn gefreut haben oder vielleicht das auch ein Grund war, sich ein Ticket zu kaufen. Oder machst du halt dann jetzt am Ende noch ein Match drauf, wo du jetzt eigentlich sagen würdest, das könnte auch problemlos ein zweites Match bei einer Dynamite-Ausgabe sein. Ja, klar. Ja, man kann keinem Vorwurf machen, das ist einfach unglücklich gelaufen. Ich meine, du hast ja auch Ospreay hier, ne? Der fliegt ja auch da regelmäßig rüber und wieder zurück und so und hat ja dann auch mal eine Woche frei. Und ich glaube, wenn du den dann auch einfliegst, dann von Mittwoch bis Sonntag, sagst du ja auch nicht, ach nee, komm, machst halt Pause Sonntag, guckst du dir ein bisschen an, sondern natürlich findest du dann irgendwie eine Lösung, den noch auf die Karte zu bringen. So. Ja, und ich glaube, für die Leute, gerade für die Leute vor Ort, wie du sagst, ist das dann auch nochmal ein echter Mehrwert. Für mich jetzt am Bildschirm. Ja, wäre es okay gewesen, wenn sie ihn runternehmen. Aber ich glaube, wenn ich schon vor Ort bin und ja gutes Geld wirklich für so ein Ticket zahle, dass mir dann einer der Topstars dann auch gegeben wird, finde ich dann auch absolut in Ordnung. Ein Damenmatch haben wir noch. Also, wir haben noch mehr Damenmatches, aber eins im Turnier. Julia Hart und Mercedes Moné. Und natürlich hat Mercedes Moné hier noch nie ein Match verloren, aber mit den ganzen Unwägbarkeiten mit Athena und ihrem Minion und so weiter und so fort, siehst du eine Möglichkeit, dass Moné das Match hier verliert? Unwahrscheinlich. Also hätten wir jetzt erst Rundenmatch Mercedes Moné gegen Athena an dem Pay-Per-View gehabt, hätte ich gesagt, ja komm, da ist theoretisch was drin. Ich fände es seltsam, wenn die da jetzt irgendwas einbauen würden, um eine Julia Hart das Ding gewinnen zu lassen, weil man ja auch bei einer Julia Hart leider sagen muss, dass sie seit ihrer Rückkehr noch nicht die tragende Rolle eingenommen hat, abgesehen von ihrer kurzen Story gegen Jamie Hayter. Von daher würde es mich schon wundern. Ich glaube, dieses Match ist mehr oder weniger nur auf die Pay-Per-View-Card gekommen, weil du halt mit Mercedes Moné sehr gut werben kannst. Ich glaube, das wird ein eher für den Pay-Per-View ein kürzeres Match, vielleicht 10 Minuten. Ich sehe aber wirklich praktisch keine wirkliche Möglichkeit, dass Mercedes Moné verliert, weil Harley Cameron ist ja gefühlt jetzt mehr auf der Seite von Mercedes Moné. Und Mercedes Moné ist ja in dieser Gesamtstory, wenn man es so sehen will, gegen Athena ja auch eher der Heel, Athena der Face und kommt dann da jetzt wirklich in Face auf eine bei einem Pay-Per-View dann vorbei, um Heel einen Sieg zu kosten. Also ich halte es für sehr unrealistisch, dass da Julia Hart irgendwie gewinnen könnte. Ich auch, ich habe halt nur versucht, da irgendwie ein bisschen Spannung reinzubringen. Ja, aber ich sehe es eigentlich wie du. Spannender wird es eher bei Cameron gegen Athena, wobei ich glaube, dass Athena da auch weiterkommen wird und wir dann... ja, ich weiß es nicht, ich sehe aber irgendwie Moné gegen Athena erst bei einem Pay-Per-View passieren. Es ist, ja, keine Ahnung, irgendwas wird passieren. Ich meine, du könntest es ja theoretisch so machen, dass dann Mercedes Moné Athena den Sieg kosten wird, ja. Und dann hast du Harley Cameron gegen... Mercedes Moné und dann kostet Athena Mercedes Moné den Sieg und dann hast du Harley Cameron theoretisch im Finale. Geil. Und Harley Cameron gewinnt das Ding und wird bei All-In AEW Women's Champion. Nee, das sage ich nicht. Aber doch, das wäre super. Ich meine, sie zieht Reaktion und sie wird ja sicher auch ein paar Fernsehzuschauer anziehen und dadurch könntest du ja so gesehen Harley Cameron in der Story, die jetzt nicht mehr so ganz aktuell ist, aber gegen Mercedes Moné eher so noch einen Sieg geben, mit dem es halt einfach nicht clean ist und dann noch durch einen Einroller oder so. Hm. Oder halt von mir so ein Countout, whatever. Und das würde ich zumindest für möglich halten. Also wenn du viel Storyline in das Turnier reinbringen willst, dann hättest du halt damit Harley Cameron im Finale, Mercedes Moné gegen Athena aufgebaut und durch den Harley Cameron-Sieg gegen Mercedes Moné in dem Szenario könntest du ja sogar deren sich, also das etwas andeutende Tech-Team im weitesten Sinne der beiden ja sogar auch noch auf den Weg bringen, weil dann zumindest Harley Cameron sagen kann, ich habe gegen dich gewonnen, wir sind also ungefähr gleich gut und deswegen sind wir ein perfektes Tech-Team. Also ich möchte jetzt niemanden, der sich Collision ungespoilert angucken will, vor den Kopf stoßen, aber da könnten Dinge passieren, die so ein paar Sachen, die du gesagt hast, eventuell wieder abschwächen und schade. Und ein eventuelles Gegeneinander sein von Harley Cameron und Mercedes Moné wieder befeuern. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Genau, da wird dann abzuwarten sein, wie sich der rechte Turnierbaum dann entwickelt. Aber das ist jetzt auch super viel Rätselraten, weil wir, glaube ich, nach dem Pay-Per-View dann alle auch ein bisschen schlauer sind, wo es ne, mit anderen Leuten hin und her geht, wer überhaupt in Frage kommt für die Wildcard etc. pp. Ich glaube, da können dann die Leute, die Kolleginnen und oder die Kollegen, die dann in Zukunft die Elite Hour machen, also nächste Woche, übernächste Woche und so, vielleicht schon ein bisschen mehr zusagen. Gut, ein Mann habe ich jetzt so ein bisschen übersprungen, der auch in die Kategorie, ja, nee, uninteressante Matches ist gemein, aber auch da wird man den Sieger schnell benennen können. Max Caster wird nämlich eine Open Challenge ausrufen, auch beim Pay-Per-View. Wird er da zum ersten Mal zeigen, Stefan, dass er der beste Wrestler der Welt ist? Erwartest du von mir jetzt wirklich eine ausdifferenzierte Antwort auf die Frage? Nein, die erwarte ich nie bei dir eigentlich. Dankeschön. Also mich hat es gewundert, dass es das auf die Pay-Per-View-Card geschafft hat. Das heißt, kann ja nur Pre-Show sein, oder? Also ich meine, es ist nichts angekündigt, glaube ich, was jetzt spezifisch in der Pre-Show läuft, aber das wird doch in der Pre-Show laufen. Also entweder ist das Pre-Show oder man nutzt es halt in dem Fall, dann sind wir wieder bei puncto Rückkehr, Schrägstrich Debüt, beispielsweise Wardlow, beispielsweise Josh Alexander. Oder man macht halt da die Rückkehr von Anthony Bowens, der ja auch seit dem Split in den Shows ja, glaube ich, komplett gefehlt hat. Und abgesehen von seinem roten Teppich-Auftritt für Queen of the Ring, glaube ich, hat man ihn generell so ziemlich gar nicht mehr irgendwo gesehen. Deswegen, das könnte ich mir vorstellen, weil je nachdem halt das Debüt-Pay-Per-View würdig wäre oder von mir aus die Rückkehr von Anthony Bowens gegen Max Caster von mir aus noch Pay-Per-View würdig wäre. Vielleicht auch nur Pre-Show, aber alles andere würde mich wundern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann da jetzt einfach ein, keine Ahnung, Samoa Joe rauskommt und dann innerhalb von einer Minute gewinnt und fertig. Also ich glaube, also sie würden es nicht auf ein Pay-Per-View bringen, wenn sie da nicht zumindest ein bisschen etwas Besonderes machen würden. Aber das kann natürlich auch trotzdem nur Pre-Show sein. Ja, ich wollte es eigentlich nur der Vollständigkeit halber sagen. Also Max Caster wird auch da verlieren. Samstag hat er auch nochmal eine Open Challenge. Also der gibt auf jeden Fall ganz... Ja, ich meine, gut, so Matches würde ich aber, glaube ich, mit meinem Training, was ich momentan schon hatte, auch schaffen. Mich eine Minute verprügeln lassen und wieder zurückkriechen in den Backstage-Bereich. Ja, wie Schulzeit bei dir gewesen. Wie in der Schulzeit, ja. Da ging es aber 15 Minuten. Aber Betonung auf, dass du verprügelt wurdest. Ja. Es ist wir, einige Traumata, die da jetzt wieder hochkommen. Deswegen lass uns einfach weitergehen. bevor wir zu den ganzen Championship-Matches kommen, gibt es noch eine Sache, wo ich komplett ratlos bin. Und zwar hat The Ops gesagt, ja, wir wollen jetzt die Kontrolle übernehmen. Habe ich schon mal gehört irgendwo von ein paar anderen Gruppierungen auf jeden Fall. Sind die da? Ja. Ich weiß nicht mehr dazu sagen. Ich überlege gerade, wie ich jetzt eine Frage daraus formuliere. Okay, ich habe eine. Was machen die da? Also diese Promo war ja, ja, hi, ich bin Samoa Joe, habe zwei Leute, die nicht besonders gut in Promos sind und wir kommen zum Pay-Per-View. Okay, cool. So, und jetzt? Die wahrscheinlichere und unspektakulärere Antwort wäre wahrscheinlich, dass sie jetzt einfach noch vielleicht im Zuge von Collision oder so noch ein Pre-Show-Match bekommen werden. Hätte ich eher gesagt. Ansonsten. Hättest du ja ankündigen schon, können schon bei Dynamite dann. Also. Ja, ansonsten weiß ich es nicht. Nee, also es war also die Promo an sich, also ich fand die, weiß ich nicht, ich fand die Dynamite-Ausgabe insgesamt echt gut, aber die Promo oder dieses Segment mit denen fand ich schon ein bisschen schräg. Ja, es war so ein bisschen. Uns wurde gesagt, wir sollen eine Promo halten, also müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir diese Minute füllen können. Ja. Und ansonsten weiß ich es nicht. Also die Ops sind absolut nicht in einer Rolle oder Situation, wo sie jetzt groß sagen könnten, wir machen jetzt, also wir übernehmen jetzt die Shows wie die EVP-Storyline, wie die Death Rider-Storyline oder was weiß ich was. Also Szenario 1, es wird einfach irgendein Pre-Show-Match noch geben. Szenario 2, nach dem Trios-Titelmatch werden sie die Gewinner von dem Match irgendwie angreifen, um da eine neue Storyline zu starten. Ja. Szenario 3, es passieren ganz wilde Dinge, die ich nicht vorhersehen kann. Ja, ich war jetzt auch ja beim zweiten Szenario, dass wir da vielleicht wieder, was ja der Division auch gut tun würde, ein Trio hätten, was Titelambitionen einfach mal anmeldet. Ja. Und zumindest passen würde, wenn sie die Death Riders angreifen, die ja Storyline-technisch die Kontrolle in Anführungszeichen übernommen haben und sie wollen ihren Einfluss vergrößern und die Kontrolle gewinnen. Also greifst du die an, die aktuell die Kontrolle haben. Das wird ja so gesehen irgendwo wieder passen. Also ansonsten würde ich mich halt, wie gesagt, schwer tun, irgendwas zu finden, wie man sie sonst sinnvoll einsetzen könnte. Ja, und du hast ja schon gesagt, Trios Championship steht auch auf dem Spiel. Da können wir eigentlich direkt dann passend zu übergehen. Die Death Riders treten nämlich an gegen Rated FTR. Und bei so viel Spannung, die es da jetzt ja bei Rated FTR gab, jetzt ja auch bei Dynamite gab es nochmal das Segment mit Cash Wheeler und Dex Harwood und so weiter und so fort. Ja, Harwood hat sich ja jetzt entschuldigt, hat Paul Turner da irgendwie Geld gegeben, also ne, die Geldstrafe bezahlt und gesagt, geh mal schön mit deiner Frau essen und lieber Wum. Der Referee hat ja auch die Entschuldigung angenommen, sein Tech-Team-Partner aber nicht und Cope steckt ja eh noch irgendwie in allen Fäden um jeden Titel gefühlt drin. Ich glaube, bei so viel ja, Zerfallserscheinungen und Sollbruchstellen, die Rated FTR derzeit hat, ist ein Titelwechsel hier für mich zumindest sehr schwer vorstellbar. Gehe ich an sich mit. Also grundsätzlich möchte ich noch zu dem Segment zu Dynamite sagen, also wenn man dafür $10,000 bekommt, dann kann er Dex Harwood mich auch mal ein bisschen körperlich angehen. Also für 10 Riesen, glaube ich, war das okay, was der arme Ringrichter da erleiden musste. Zum Match an sich gehe ich mit dir mit. Ich fände es an sich spannend, wenn man sie theoretisch den Titel gewinnen lassen würde und dann trotzdem es den Bruch nächste Woche gäbe, sodass du halt einfach Trios-Champions hast, die sich einfach gegenseitig hassen. Davon gehe ich aber Stand jetzt mal nicht aus, weil das ja schon eine sehr ausgefallene Story wäre, was man ja sehr selten sieht. Ansonsten ähnlich das Argument wie in den letzten Monaten bei den Moxley-Matches auch. Ich sehe aktuell noch nicht, dass die Death Riders so komplett zerfallen und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass sie hier den Titel abgeben müssen. Ich glaube, es ist halt, ähnlich wie du ja auch gerade schon gesagt hast, mehr halt ein Match, um halt dann den Zerfall von Rated FTR halt einfach weiter voranzubringen, indem sie ja irgendwie verlieren oder sie sich aus Versehen halt dann selbst das Match kosten und so weiter. Und es, glaube ich, hier weniger um den Titel so gesehen geht, sondern halt mehr um den Zerfall des Trios. Ja, wir hatten ja auch letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass man dann eventuell FTR gegen Edge und Christian, also in dem Fall dann Cope und Christian Cage, aufbauen will. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass Cope halt hier aus Versehen dann mit seinem Spear wen auch immer trifft. Ich meine, so Sachen hatten wir jetzt ja auch schon öfter. Also, dass wir dann irgendwie so eine Geschichte bekommen. Ja, dass Cope am Ende der ist, der schuld ist und dass Harwood das dann vielleicht auch so gesponnen bekommt und Wheeler dann überzeugt, dass eigentlich Cope der Böse war und sich zwischen die gedrängt hat und bla bla bla, sowas in die Richtung. Weil die haben ja auch gesagt, wir müssen nächste Woche nochmal reden, wir holen uns jetzt das Gold und nächste Woche müssen wir nochmal miteinander quatschen. Wo ich mir denke, ihr seid Freunde, müsst ihr das alles immer vor der Kamera machen, aber ja, passt schon, das ist halt Wrestling, ne? Aber ja, ich denke, Cope wird der Schuldige sein. Vor allem auch immer dieses, das ist Wrestling in dem Sinne von, wie schlecht diese Menschen miteinander kommunizieren, weil es ja wirklich bei den meisten Splits ist ja einfach Sachen sind von, Leute, redet einfach 5 Minuten normal miteinander und dann werde ich auf die Idee kommen, dass es alles ein Missverständnis und aus Versehen war und guckt oder guck ins VOD, genau. Also, ich glaube, 90% der Wrestling-Freundschaften im K-Fape gesprochen, könnte man aufrechterhalten, indem einfach Leute sich einen Fernseher zu Hause anschaffen. Ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen viel verlangt. Von daher, ich gehe im Fantasy-Booking mit dir mit. Ich glaube, dass das Cope der Schuldige sein wird. Darüber haben wir ja natürlich auch schon letzte Woche gesprochen. Hm. Und positiv aber betrachtet, ist das halt mal wirklich auch ein Trios-Match, so eine gewisse Relevanz hat und einigermaßen interessant auf einer Pay-Per-View-Card ist, auch wenn es, wie eben schon gesagt, weniger gefühlt um den Titel geht, sondern halt mehr um das zerstrittene Trio auf der Herausfordererseite. Hm. Ja, kommen wir vielleicht zu einem Match, wo kein AEW im Namen steckt. Es geht nämlich auch um die Ring of Honor World Championship. Das können wir schnell abfrühstücken, denke ich. Ich glaube nicht, dass Bandido hier kurz nach seiner Rückkehr seine Maske verliert. Also haben wir hier, ja, für mich den ersten Titelwechsel. Je kürzer das ist, je weniger ich Jericho sehen muss, desto besser. Also kann Bandido das Ding gerne in 5-6 Minuten gewinnen. Und dann haben wir das auch abgehakt. Freust du dich mehr drauf als ich? Nein. der Ring of Honor World Title ist halt bei AEW gefühlt wie so eine Sinuskurve. Also immer wenn halt diese, und wir reden da schon gefühlt seit 2 Jahren drüber, diese Ring of Honor TV-Deal-Sache wieder ein bisschen heißer wirkt, dann wird auf einmal der Titel rausgekramt und Jericho hat den dann und verteidigt den auf einer Pay-Per-View-Card und dann gibt es gefühlt wieder keinen TV-Titel und dann gewinnt Bandido den jetzt und dann ist er halt wieder ein paar Monate nur bei Ring of Honor und wir sehen diesen Titel auf Ewigkeiten gefühlt nicht und dann wird wahrscheinlich gegen Jahresende dann irgendwann wieder die Diskussion wieder heißer sein und dann gewinnt wieder irgendein größerer AEW-Name den Titel und wird auf einer Pay-Per-View-Card verteidigt und so weiter und so fort. Also wir reden da gefühlt seit 1,5 bis 2 Jahren über das exakt gleiche Thema, mehr oder weniger durchgehend. Ich bin aber auch da bei dir. Ich glaube nicht, dass Bandido seine Maske ausziehen muss. Ich glaube auch nicht, dass er dieses Match verliert, nachdem er kürzlich zurückgekommen ist. Und von daher denke ich mal, dass wir den Titelwechsel sehen werden. Match dürfte auch nicht allzu lang werden. Und dann, wie gesagt, glaube ich, dass der Ring of Honor-Title dann erstmal wieder bei Ring of Honor zu sehen sein wird. Ja, wo er auch hingehört. Für alle, die keinen Mathe-LK hatten, Sinuskurve geht immer so ein bisschen rauf und runter. Also ich glaube, das wollte Stefan damit ausdrücken. Ja. Dass hier keine Missverständnisse auftreten. In regelmäßigen Abständen hoch und runter. Ja, könnt ihr aber auch googeln, da gibt es bestimmt gute Bilder zu. Oder eine andere Suchmaschine eurer Wahl, ich will hier ja keine. Komm, bevor ich mich jetzt hier auf ganz gefährliches Geläuf bewege, bewege ich mich lieber weiter auf der Pay-Per-View-Matchcard. Wir haben ja nicht nur die Trios-Championship, wir haben auch noch andere Teams, und zwar Tag-Team-Championship, Hurt Syndicate gegen den Learning Tree, die mit einer beeindruckenden Siegesserie sich das Match verdient haben oder so. Ich sag ganz laut Titelverteidigung und also alles andere wird mich sehr überraschen. Also wir reden von einer beeindruckenden Siegesserie in Höhe von 2 und 1. Ja, und 1 gegen halt absolute Jobber, die nicht mal vorgestellt wurden. Und auch das vor allem in der Promo danach nicht nochmal namentlich erwähnt wurden, sondern einfach nur, wir haben gewonnen gegen Top Flight und Dida. Ja, und das Beste ist, so, da stehen MVP, Bobby Lashley, MJF im Ring. Dann droht Lea Lashley irgendwie MJF, ne, und MJF haut dann ab und dann kommt ja der Learning Tree raus und sagt, ja, guckt euch das Match mal an, gehen in den Ring und auf einmal stehen da 2 Leute drin und du denkst, wo sind die denn jetzt hergekommen? Die standen noch im Segment gerade, da war auch keine Werbung, nix, die sind dann einfach irgendwie, das war, also, habe ich auch im Showbuch geschrieben, die haben sich irgendwie reingeschlichen, also Wahnsinn. Für den TV-Zuschauer funktioniert das ja noch einigermaßen, wenn du halt nicht so konzentriert zuschaust, dass da halt einfach jetzt dann Leute im Ring stehen und dann hast du halt ein Tag-Team-Match, aber für die Leute in der Halle muss es wahrscheinlich wahnsinnig witzig gewesen sein, weil die müssen ja irgendwie bei der Timekeepers-Area wahrscheinlich dann irgendwie durchgeschleust, aber dann guckt, dass da keine Kamera in dem Moment drauf hält und dann warten die wahrscheinlich noch 1-2 Minuten am Ring, bis sie halt dann irgendwann reingehen können. Also ich fand das auch wirklich ganz unterhaltsam, beziehungsweise wenn das auch so geplant war, dass einfach deren Namen nicht genannt wird oder auch in diesem kurzen Promo danach nicht genannt wird, dann muss ich schon sagen, dann war das halt unterschwellig schon wirklich sehr witzig gemacht. Generell fand ich auch das Segment wieder stark, aber natürlich fand ich nicht den Learning Tree stark, sondern halt Hurt Syndicate, nicht Business, und MJF. Und ich fühle mich auch ein Stück weit bestätigt, dass ich das damalige Hurt Business bei WWE wahnsinnig unterhaltsam fand, aber ich mir immer unsicher war, war das wirklich objektiv betrachtet gut oder waren sie einfach nur die Einäugigen unter den Blinden während der Corona-Zeit? Und ich fühle mich gerade bestätigt, dass ich sie einfach wirklich gut finde. Und darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Ich finde sie wahnsinnig unterhaltsam. Mir gefällt, dass sie gleichzeitig gerade eine diese Tag-Team-Storyline haben, aber auch schon MJF gegen Bobby Lashley aufgebaut wird. Und sie sind wirklich das Beste, was diese Tag-Team-Szene seit Monaten halt dann auch bekommen hat. Von daher, dadurch, dass auch Learning Tree auch wirklich meiner Meinung nach auch objektiv betrachtet nicht unterhaltsam ist, dürfen sie diesen Tag-Team-Titel nicht gewinnen, unter keinen Umständen. Und ich sag ja auch schon, seit Wochen und Monaten nach der sehr wechselhaften Tag-Team-Szene der letzten Monate, braucht es jetzt stärkere Champions, die den Titel aufwerten, um halt dann auch wirklich wieder größere Matches dann auch zu bekommen. Deswegen muss Hurt Syndicate mit, also muss unterstrichen mit drei Ausrufezeichen dahinter diesen Titel verteidigen. Und das ist wahrscheinlich das Match, was am deutlichsten sein müsste auf dieser gesamten Matchcard für mich, weil also da darf es keinen Upset geben oder du wirklich, du bringst diese gerade wieder aufkommende Tag-Team-Szene mit einer Entscheidung wieder komplett an den Boden. Ja, also ich denke auch, die sollten sich im besten Fall nicht einmal schwer tun in dem Match. Also, weiß nicht, ein, zwei Wechsel, wirklich so fünf Minütchen. Big Bill macht dann irgendwie nochmal einen Tag und dann wird Brian Keyes am Ende gepinnt, weil, also Big Bill ist ja dann doch nochmal der, Vorsicht, größere Name. naja, aber ja, Brian Keyes. Obwohl Big Bill nur 7 Buchstaben sind. Da muss ich ja. Aber immer noch mehr als Brian oder Keith. Aber lass mir die Haarspalte rein. Brian Keith hier wird hier wahrscheinlich kein Kopfgeld gewinnen, sondern gepinnt werden. Und dann, ja, lass uns doch trotzdem noch mal einmal aus Hurt Syndicate eingehen, weil ganz interessant wäre nämlich noch eine Frage gewesen. MJF wird auch auf lange Sicht nicht in die Gruppierung reinkommen. Glaubst du, weil Bobby Lashley gegen MJF dann in naher Zukunft? Scheint so. Oder geht's da vielleicht dann um den Einzug in die Gruppierung? Also das fände ich seltsam, wenn du halt ein Singles-Match zwischen zwei Leuten machst, die sich offensichtlich nicht mögen können. Und wenn der eine gewinnt, dann darf er Teil der Gruppierung sein, was die da eine Person... Da fliegt der andere raus. Muss auch den Tag-Team-Titel übergeben. Nee, der bleibt dann trotzdem. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es mich auch wundern würde, wenn wir Bobby Lashley in dem Stable nicht als den Anführer haben. Weil Bobby Lashley ist kein Wardlow. Das ist keiner, den du halt als Bodyguard in die zweite Reihe stellst. Bobby Lashley braucht ein Sprachrohr und das hat er mit MVP und dann ist das jemand, den du problemlos in einem Stable, was in der Uppercard sich befindet, dann einfach nach vorne stellen kannst. Ich finde es auf der anderen Seite sogar ziemlich gut, dass sie es jetzt so machen, weil solange Bobby Lashley den Tag-Team-Titel hat, kann er problemlos eine Singles-Fehde gegen MJF verlieren und damit bringst du MJF wieder näher Richtung World-Title-Geschehen und Tag-Teams kannst du halt immer in Singles-Matches irgendwie verlieren lassen, weil das ist, glaube ich, nicht der relevante Faktor. Und ich glaube, auf langfristige Sicht glaube ich, dass wir eher einen Cedric Alexander dann noch in dem Stable halt dann bekommen und dann haben wir wirklich das alte Hurt Business und dann kann Shelton Benjamin und Cedric Alexander wieder mehr diese Tag-Team-Rolle einnehmen und Bobby Lashley halt dann irgendwann in ein paar Monaten wieder halt der Stable-Anführer werden. Mich würde es sehr wundern, wenn MJF da wirklich reinkommt, weil er da auch eigentlich nicht wirklich reinpasst, weil grob kannst du sagen, irgendwo ist es vielleicht das gleiche Stable, alles so Businessmänner, die eher wohlhabend sind, in Anzügen auftreten und so weiter. Aber im Detail ist ja MJF nochmal wirklich was ganz anderes als das Hurt Syndicate. MJF ist eher so ein bisschen der Angsthasen-Heel, der das Geld für sich spielen lässt, um halt möglichst nicht selbst in Matches auftreten zu müssen, um sich halt auch die Titelmatches in Anführungszeichen erkaufen zu können. Und Hurt Syndicate ist ja gerade, wirklich haben sie auch schon mehrfach gesagt, es ist uns vollkommen egal, wer gegen uns in den Ring steigt. Wir werden den Titel verteidigen und wir werden gewinnen, weil wir verletzen gerne Leute. Und das fände ich nicht passend und MJF ist auch gar nicht notwendig in dem Stable, weil wie gesagt, ein Sprachrohr hast du schon. Und MJF ist jetzt auch nicht derjenige, der Woche für Woche in den Ring steigt, dass er da irgendwie noch ein Workhorse sein könnte. Von daher sehe ich die Notwendigkeit bei ihm im Stable nicht. Ich glaube, MJF kann problemlos alleine unterwegs sein. Und ich hätte es eher gesagt, es wäre dann ein Aufbaugegner für MJF, was es halt in dem Moment auch gut sein kann. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Lashley dann auf lange Sicht ja auch jemand, also der vom Standing und von der Ausstrahlung ja auch jemand ist, den du problemlos mal in ein Main Event um den World-Titel stecken könnte. Sicherlich nicht gegen Mox und die Death Riders, aber so in ein paar Monaten, da könnte man dann MJF gegen Lashley sogar dann wieder aufleben lassen, wenn wir ganz weit vorausgucken. Aber ja, ich glaube, dass Lashley auch nicht gut tun würde, wenn MJF da reinkäme. Also glaube ich auch nicht dran. Cedric Alexander hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, aber ja, der hat sich ja, glaube ich, sogar selber schon in irgendeinem Podcast unter Interview so ein bisschen in Position gebracht. Ich weiß nicht, wann da die Klausel ausläuft mit den 90 Tagen nicht an. 60 Tage nicht antritt? 90 Tage? 90? Ich meine 90. 90. Ich weiß nicht noch, wann die ausläuft, aber ja, ist dann gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube, es müsste Anfang Mai sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Noch so bald. Ja. Ja, cool. Werden wir dann also vielleicht schon Richtung Double or Nothing was Neues zu besprechen haben. 4 Titelmatches haben wir noch, wenn ich mich nicht verzählt habe. Alle mit AEW vorne und ich würde sagen, wir frühstücken erstmal die Midcard-Titel ab und das für mich Uninteressantere, damit fangen wir an. Danny Garcia, unser TNT-Champion, trifft auf Adam Cole in einem No-Time-Limit-No-Outside-Interference-Match. Die beiden hatten ja schon ihr Time-Limit-Draw-Match vor einigen Tagen, 2 Wochen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, da gibt es jetzt also das Rematch, wo keiner von draußen eingreifen darf und es kein Zeitlimit gibt. Ja, recht ehrenwert. Ich habe mich ein bisschen schwer getan bei dem Match, muss ich sagen, weil es irgendwie ja auch nirgendwo besonders relevant war, außer mal so ein bisschen bei Collision, ne? Aber ich weiß nicht, ich finde beide relativ kalt im Moment. Der Titel ist sehr kalt im Moment, deswegen lässt mich das Match auch relativ kalt. Ich glaube aber, Garcia verteidigt den Titel. Ich habe da ganz ehrlich gerade nicht so viel mehr zu sagen. Ich tue mich damit auch ein bisschen schwer. Also positiv betrachtet hat es, finde ich, Collision ein bisschen aufgewertet, weil du zumindest mal eine Titel-Storyline hattest, die mehr oder weniger exklusiv bei Collision war. Und damit hattest du zumindest einen Grund, die Show zu gucken, wenn du dich dafür interessierst. Das Problem, finde ich, an dem Match ist dass der TNT-Title seit Monaten unfassbar irrelevant ist. Und ja, wir hatten ja meistens in den letzten Monaten oder Jahren den Fall, dass mindestens einer der Midcard-Titel gerade einfach keine Relevanz hat. Und das ist gerade auf jeden Fall der TNT-Title. Von daher interessiert es mich eigentlich auch nicht so sehr. Und ich kann auch dementsprechend überhaupt nicht einschätzen, wo das langfristig irgendwie hingehen soll. Von daher ist es für mich gefühlt ein 50-50-Match. Aber also ich fände es schon krass, wenn Adam Cole dieses Match verlieren würde. Weil Adam Cole eigentlich immer als großer Name ankam, mehrere World-Title-Matches hatte, die zwar alle verloren hat, aber gefühlt bei mir im Kopf Adam Cole einfach mindestens eine Card-Region über Daniel Garcia ist. Und ich Daniel Garcia, abgesehen von seinem Tanz, auch seit Monaten wirklich kalt finde. Und das als Champion. Cole ist nicht viel heißer, aber Cole hat einfach aufgrund der vergangenen Jahre ein höheres Standing für mich. Deswegen weiß ich wirklich nicht, was hier passieren soll. Wenn Daniel Garcia gewinnt, dann ist es wieder so ein Punkt, von dem, was ich in den letzten Monaten ja schon oft gesagt habe, dass einfach gefühlt, wenn du nicht gerade World Champion bist, alle irgendwie in einer Card-Region sind und jeder mal gegen jeden gewinnen kann. Und was mich eigentlich, wenn ich an starrere Card-Regionen denken würde, mich sehr wundern würde, aber ich es in dem Fall natürlich für möglich halte. Und Adam Cole wäre sogar mal einer der größeren Namen, die sich gerade für einen Mid-Card-Titel empfehlen würden, weil er ja wirklich sehr in den Seilen hängt gerade. Gefühlt kaum eine Relevanz hat, nach seiner Rückkehr kaum irgendwie groß mal in Erscheinung getreten ist. Und ich da sagen würde, wenn der den Titel hat und ein paar Monate ein bisschen dominanter und ein bisschen relevanter in den Shows hält und verteidigt und da ein bisschen Storylines bekommt, dass ihm das unfassbar gut tun würde. Deswegen würde ich mir eigentlich einen Adam Cole wünschen, weil ich einfach mit einem Daniel Garcia auch so nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Aber andererseits dieser Titel natürlich prädestiniert für die Daniel Garcias von AEW sind, weil halt einfach diese Leute einfach mal einen Midcard-Titel brauchen, um zu gucken, ob die weiter nach oben könnten. Ich tue mich schwer, es ist für mich das Match, was vielleicht am nächsten in Richtung 50-50 ist, aber da kann gefühlt irgendwie alles passieren und mich würde nichts wundern, was wir hier sehen werden. Ja, Daniel Garcia wirkt halt so ein bisschen für mich so wie der, so ein bisschen so der Schützling von AEW, ne? Der, wo man wirklich mit viel Krampf versucht, den halt groß zu machen, hatte irgendwie seine kurze Fehde mit MJF, hat dann jetzt irgendwie die TNT Championship, wird immer mal wieder dies versucht, das versucht, und ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt einfach versucht, ihm einen Sieg über Adam Cole zu geben, um zu gucken, ob es ihm dann jetzt nochmal einen Push gibt, aber man muss sagen, ja. Also Garcia braucht schon noch so ein, zwei Entwicklungssprünge, so gerade in der Ausstrahlung, um da irgendwie eine Matchcard noch, eine Matchcard, doch in der Matchcard, doch sogar richtig, einen Sprung in der Matchcard auch machen zu können. Da fehlt es einfach irgendwie, ne? Also, so, ich fand die ganz unterhaltsam, damals mit 2.0, aber das lag auch eher so an Matt Menard oder so als Einzelwrestler. Ja, also wie du sagst, er ist auch als Champion kalt. Also es ist für mich vielleicht, um den Vergleich anzubringen, eine ähnliche Sink-or-Swim-Situation, wie wir sie bei Private Party hatten, die seit Jahren irgendwie immer so ein bisschen das Upcoming Tag Team war, dann den Tag Team gehalten haben. Und auch die aus diversen Gründen, das möchte ich jetzt gar nicht zu 100% denen die Schuld geben, es halt dann nicht geschafft haben, da irgendwie zu schwimmen. Und Daniel Garcia ist gefühlt für mich in einer ähnlichen Situation, der wirklich ja jahrelang auch dann zum Teil große Siege hatte, beispielsweise gegen Bryan Danielson ja auch damals. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, größere Storylines jetzt gegen MJF und so weiter. Aber irgendwie mit diesem Titel ist er für mich auch in so einer gewissen Sink-or-Swim-Situation und gerade schafft er es für mich zumindest noch nicht zu schwimmen. Das kann sich natürlich noch ändern, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, nehmt ihm sofort den Titel ab oder so. Kann sich ändern, aber wenn Adam Cole das Match jetzt beispielsweise gewinnt und man dieses Kapitel erstmal beendet, dann ist jetzt für mich Daniel Garcia auch keiner, wo ich sagen würde, boah, der muss aber in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal einen Midcard-Titel bekommen, weil zumindest, falls der Run enden sollte, der Run wirklich wahnsinnig irrelevant war. Ja, vielleicht eher dann nochmal wirklich so Ring of Honor schicken und gucken, ob da was geht, so ne, in einer etwas kleineren Region und so weiter. Oder auch einfach sagen, vielleicht reicht es auch einfach nicht zu mehr. Der braucht vielleicht dann wirklich noch den Entwicklungsschritt. Ja, in unserem International Championship Match gibt es Leute, die haben so Entwicklungsschritte schon teilweise lange hinter sich. Zumindest Kenny Omega, der International Champion, verteidigt den Titel in einem Three-Way-Match gegen Ricochet und Speedball Mike Bailey. Es ist ein Three-Way-Match, dadurch kann natürlich alles passieren. Also theoretisch müsste Omega nicht mal in die Entscheidung involviert sein, weswegen der Matchausgang vielleicht ein bisschen offener ist, als es sonst wäre. Andersrum sehe ich halt Omega so kurz nach seinem Titel gewinnen, den Titel nicht direkt wieder verlieren. Ja, wenn dann einer dafür prädestiniert wäre, wäre es ja so ein bisschen Ricochet, der sich ja als Heel doch besser entwickelt hat, als man es ihm vielleicht am Anfang zugetraut hätte. Dennoch wäre mein Pick hier ganz klar Kenny Omega. Würde ich an sich mitgehen, aber du hast es gerade schon gesagt, unterschreibe ich zu 100% in einem Three-Way-Match. Kann halt alles passieren. Ich meine, wir haben No DQ, der Champion muss nicht gepinnt werden. Also hier kann ja wirklich auch Storyline-technisch viel passieren. Ricochet kann auch unfair gewinnen, indem er halt irgendwie einen Handlanger an die Seite gestellt bekommt, der halt dann irgendwie entscheidend ins Match eingreift. Oder was weiß ich, irgendein Manager im weitesten Sinne. Samantha Irwin. Auch das, Samantha Irvin hat immer gesagt, dass sie lieber Managerin wäre als Ringsprecherin. Also auch das wäre ja als Ablenkung zumindest denkbar. Dass Speedball Mike Bailey gewinnt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ricochet, hey, würde ich zumindest noch Außenseiterchancen geben, aber ansonsten hätte ich auch gesagt, dass Kenny Omega da der relativ klare Favorit sein dürfte. Und auch da ist halt die Frage, wo will man langfristig damit hin? Wenn es wirklich diese Continental-Titelvereidigung geben sollte in den nächsten Monaten, dann musst du natürlich Kenny Omega den Titel behalten lassen, weil du halt dann Omega gegen Okada gehen kannst. Ansonsten, ich meine, wir haben gerade schon bei Garcia gegen Cole darüber geredet, wer wären potenzielle Midcard-Champions, wem wird das gut tun? Omega braucht den Titel nicht. Nee. Also, wenn du nicht gerade die Titelvereidigung machst, dann kannst du einfach sagen, kannst du den Titel auch wieder abnehmen, das ist bei einem Omega eh egal, den kannst du auf früh oder spät den World Title wieder geben, der braucht hier den einen von drei namenlosen Midcard-Titeln nicht. Von daher ist da für mich aus den Gründen noch so ein bisschen Restspannung drin, aber natürlich auch aus Gründen von, er hat gerade den Titel gewonnen. Mögliche Titelvereidigung, hätte ich immer noch gesagt, dass Omega der relativ klare Favorit sein sollte. Ja, es ist auch ein sehr guter Punkt. Ich könnte mir vorstellen, wenn man wirklich die Titelvereinigung plant, dann ja auch Richtung All-In, ist ja nicht mehr so lange hin, ne? 2 Monate, ich glaube, es ist im Juni. Ja, und das wäre dann schon auch ein All-In-würdiges Match, einfach von den Größe der Namen her, Omega gegen Okada. Und da ist nochmal heiße Kartoffel zu spielen mit dem Titel, kann ich mir dann einfach nicht vorstellen. Deswegen, ja, glaube ich, dass Omega gewinnt. Ansonsten Ricochet mit Außenseiterchancen und Speedball Mike Bailey ist dann, um dem Match einen gewissen sportlichen Mehrwert zu geben. Denke ich. Ja, vielleicht aber halt auch einfach ein Three-Way-Match, um halt dann Ricochet gewinnen zu lassen und Omega muss nicht gepinnt werden. Also ich glaube schon, dass Bailey am Ende so oder so den Pinfall einchecken wird, damit Ricochet halt dann auch sagen kann, gegebenenfalls, ich wurde ja gar nicht geschlagen, dann kannst du das Match nochmal bis Double or Nothing ein bisschen aufheizen, also Omega gegen Ricochet, sag ich mal, eventuell. Ja, so Sachen haben wir alle auch schon öfter mal erlebt. Auch da würde ich aber sagen, Potenzial für ein echt brutal gutes Match, weil alle drei einen ungefähr ähnlichen Stil gehen können und das auf allerhöchstem Niveau. Ja. Und wenn sie es gut booken, sodass du halt die drei Leute nutzt, dass du durchgehend hohes Tempo im Ring hast, kann das wirklich ein, ja, auch da potenziell Match of the Night werden. Ein Showstealer, wie man so schön sagt. Zwei World-Matches haben wir, also World-Titel-Matches haben wir noch. Women's World Championship. Toni Storm gegen die griechische Göttin Megan Bain. Ich glaube, sie ist eine griechische Göttin aus Storyline. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Göttin. Irgendwas mit Gottes. Wie auch immer. Ja, da hat sich einiges getan jetzt nochmal, um die Fehde so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Wir hatten das Segment mit Toni Storm und Megan Bain, wo Toni Storm ja, also Toni Storm hat ja auch im Tag Team Match, ich glaube, das hatten wir schon besprochen, wurde sie ja gepinnt von Megan Bain und das hatte sie dann ja sehr gedemütigt und Megan Bain will das halt nochmal tun und dann hatten wir noch ein Segment mit Penelope Ford, die ihr den Kopf weggetreten hat und genau, jetzt gab es dann die Rache sozusagen, Toni Storm gewann dann gegen Penelope Ford, da war ich ein bisschen enttäuscht, dann kam Megan Bain nämlich raus, hat ein bisschen sarkastisch applaudiert und ist wieder gegangen. Ja, aber ich glaube, die Fehde soweit haben sie ganz gut aufgebaut. Hat dir der Aufbau soweit auch gefallen? Ich finde, sie haben das Bestmögliche draus gemacht in einer nicht leichten Situation, weil darüber haben wir auch ja zum Teil schon letzte Woche geredet. Megan Bain ist jetzt relativ neu da und wurde sehr gut dargestellt, aber wir glauben ja beide nicht, dass sie den Titel gewinnen wird, allein schon, weil Toni Storm jetzt aus einer großen Fehde kommt und jetzt auch erst den Titel gewonnen hat. Und deswegen wäre es, glaube ich, in fast jedem Fall schwierig, da wirklich sehr viel rauszuholen. Also Toni Storm hat genauso gut einfach jetzt gegen Thunder Rosa, gegen Chris Deadlander, gegen theoretisch Willow Nightingale oder was weiß ich, die ganzen Upper-Mid-Kader der Women's Division antreten können und wir hätten gesagt, ja okay, das ist eine sichere Titelverteidigung, kein nennenswerter Aufbau, aber muss halt irgendwie auf die Pay-Per-View-Card. So haben sie halt wirklich geschafft, da das Bestmögliche rauszuholen, weil ich die Darstellung von Megan Bain gut finde, ich die Segmente in den letzten 1, 2, 3 Wochen wirklich gut fand und deswegen auch Bock auf das Matchup und das ist, wie gesagt, in einer schwierigen Situation wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Positives rausgeholt. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das für mich eine ziemlich klare Sache ist, dass Toni Storm dieses Match gewinnen wird. Was schade ist für eine relativ neue Megan Bain, was halt gefühlt bei AEW der immer gleiche Fehler ist. Dass du halt besonders bei den Frauen Leute dazu holst, die am Anfang gut darstellst, vor ein Titelmatch gibst, das verlieren sie und ab dann sind sie irgendwo verloren in der Midcard. Grüße gehen raus an Deonna Purrazzo. Soll ein großer Fan dieses Podcast sein an der Stelle. Die ist ja noch nicht mal in der Midcard verloren, die ist ja versucht verloren, die ist ja gar nicht mehr da. Ja, also ungefähr das ist das Problem und auch Deonna Purrazzo war ein nennenswerter Name, als sie debütiert ist, als frühere Knockouts-Champion ist. Und ja, wie gesagt, ich wiederhole mich. Wirklich das Beste rausgeholt, aber immer noch nicht wirklich spannend. Aber trotzdem freue ich mich dadurch mehr auf das Match, als es wahrscheinlich in fast jedem anderen Szenario gewesen wäre. Ich muss sagen, Megan Bain hat, ich glaube, das ist 1:1 haben wir das letzte Woche schon besprochen, aber so von der Physik, von der Physis her, Physik, von der Physis her, so Sinus-Kurve wie sie halt. Und so, ne? Ja, genau. Heute der Wissenschaftspodcast. ja, hat sie da einfach irgendwas so, also ich freue mich sehr auf das Match und hoffe, dass Megan Bain danach nicht halt den gleichen Werdegang wie eine Deonna Purrazzo nimmt. Ja, für mich einfach nochmal eine ganz andere Ausstrahlung. Und ich möchte ja einfach mal Penelope Ford loben, die ja als Anhängsel, sage ich mal, von Megan Bain da einen guten Job macht. Der Kick bei Toni Storms Rede war ja fast ein Jumpscare. Das war ja vom Timing her alles so perfekt. Auch mal gut produziert, was ja bei AEW nicht immer der Fall ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ja, Penelope Ford natürlich überhaupt nicht ernst zu nehmen, so als Bedrohung. Hat ja auch folgerichtig das Match dann, ich glaube, bei Dynamite war es jetzt verloren. Ja, aber macht ihren Job da soweit ganz gut. Sehr gut. wie auch immer. Gehe ich mit. Obwohl ich es immer noch ein bisschen komisch finde, dieses in Anführungszeichen Duo aus Megan Bain und Penelope Ford, weil es ja gefühlt ja so richtig nie so wirklich erklärt wurde, was da der Zusammenhang ist und was genau Penelope Ford jetzt irgendwie gegen Toni Storm hat und warum die jetzt mehr oder weniger dann zu zweit aufgetreten sind. Aber trotzdem, also dafür kann natürlich Penelope Ford nichts, dass es halt irgendwie nicht genau erklärt wurde. Da bin ich bei dem Lob ganz auf deiner Seite. Ja, ich habe aber auch irgendwie, weiß ich nicht, das Gefühl, Megan Bain toleriert sie auch eher. Also ja. Sie geht ja nie groß auf sie ein. So, sie findet es okay, dass sie da so angebetet wird, sag ich mal, aber bittet ja nicht um Hilfe oder klar, opportunistisch jetzt, ne, bei dem Segment nach dem Angriff von Penelope Ford war sie ja dann diejenige, die dann auch mit angegriffen hat, aber es wirkt jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, MJF und Wardlow oder so damals, sondern da ist halt jemand, der mich toll findet, soll sie halt mitkommen, solange sie mir zunutze ist. Also ich bin ja großer Verfechter von Tierdokus und es wirkt so ein bisschen wie so ein Säugetier mit viel Fell und dann kommt so ein kleiner Vogel vorbei und der pickt sich halt so ein bisschen Fell aus dem von dem Tier weg, um halt daraus ein Nest zu bauen und Penelope Ford ist halt dieser kleine Vogel, der einfach komplett random da ist und das größere Säugetier, sei es ein Hund, Wolf oder Bär, toleriert einfach den kleinen Vogel, der halt einfach kommt, mach, ist okay, aber ich habe was ganz anderes vor. Wundervoll, wundervoller Vergleich, herrlich, das viel besser hätten wir diese Fehde jetzt eigentlich auch gar nicht stehen lassen können und gehen jetzt dann zum letzten Match, was wir noch zu besprechen haben, aber vielleicht darum ausschweifen, ich weiß es nicht, sonst wird es ein, ja, etwas kürzerer Podcast, was ja jetzt auch kein großes Drama wäre. Wir haben nämlich noch Jon Moxley, unseren AEW World Champion gegen Swerve Strickland und ich sage, nach den letzten oder zumindest jetzt nach der letzten Dynamite gibt es für mich zumindest zum ersten Mal seit gefühlt 4,5 Jahren, was natürlich eine Übertreibung ist, aber zum ersten Mal in der Moxley-Regentschaft der jetzigen das Gefühl, es könnte vorangehen, es könnte einen Titelwechsel geben, es könnte was passieren. Und ich stelle auch gerne raus, warum das so ist. Und zwar hatten wir zunächst bei Dynamite ein Mixed Tag Team Match, was ich ja als Tornado einfach mal ziemlich cool fand, weil mich nichts mehr abfuckt in Tag Team Matches, also gemixten Tag Team Matches, wenn halt der Mann oder die Frau sich auswechselt und dann auf der anderen Seite halt auch gewechselt werden muss. Das ist einfach, das tut einem Tempo von einem Match oft nicht gut und keine Ahnung, hat für mich dann nichts mit Tag Team Wrestling zu tun, großartig. Aber hier, ja, haben sich die Männer oft immer noch ein bisschen schwer getan, die Frauen anzugreifen, aber sie sind zumindest mal aufeinander getroffen. Das fand ich ja schon mal ganz spannend. Dann haben tatsächlich Moxley und wie heißt die Dame? Marina Shafir. Ja, Marina Shafir. Haben dann verloren gegen Swerve Strickland und Willow Nightingale. Ja, Shafir hat logischerweise dann den Pin einstecken müssen, aber hat auch krass den House Call von, also hat sich in den House Call von Strickland geworfen und Moxley weggeschubst, wie man es halt für so einen Anführer eines Kultes macht, ne? ja, und Moxley war so ein bisschen schockiert und ist dann irgendwie in die Jubelarien reingesneakt und hat dann seinen Paradigm Shift an Willow Nightingale verpasst. Vielleicht machen wir jetzt hier erstmal einen Cut, weil sonst rede ich, glaube ich, die nächsten 8,5 Minuten durch. Wie hat dir das Match gefallen? Fandest du es cool, dass hier jetzt einfach auch mal Frau auf Mann und Mann auf Frau getroffen ist? Ich finde auch, das haben sie ziemlich optimal gelöst. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal in dem Podcast gesagt habe oder nur zu dir vor der Aufnahme. Ich fand generell jetzt Dynamite und Collision in den letzten, also jetzt in den letzten 7 Tagen, wirklich wahnsinnig erfrischend. Und beispielsweise auch bei Collision, da finde ich fast schon schade, dass wir halt jetzt eine Pay-Per-View-Preview machen, dass wir nicht die Zeit haben, da länger drüber zu sprechen. Es war, ich bin nie so ein Fan davon zu sagen, irgendwie das Beste, Schlechteste aller Zeiten und so weiter, deswegen möchte ich es gar nicht sagen, aber es war wahrscheinlich die beste Collision-Ausgabe dieses Jahr. Und zumindest seit den letzten Wochen und Monaten. Konnte man sich mal wirklich ansehen und sonst sage ich immer höchstens bei Collision 1-2 Segmente oder Matches und der Rest kannst du skippen und weglassen. Mhm. Ähnlich Dynamite. Auch Dynamite fand ich sehr gut und das lag auch an dem Mixed Tornado Tag Team Match. Auch aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, bei einem Mixed Match ist es so viel sinnvoller, das Tornado zu machen, weil du halt dadurch nicht diese komische Tag-Regel hast. Ja. Und auch hier haben sie ja trotzdem so gesehen versucht, Mann gegen Mann und Frau gegen Frau zu stellen, aber sowohl im Match als auch das noch danach, wurde das trotzdem immer wieder so ein bisschen halt aufgebrochen mit einzelnen Moves, die ja dann doch von Mann gegen Frau beispielsweise gingen. Deswegen fand ich das eigentlich sehr, sehr cool und vor allem auch nochmal für eine Go-Home-Ausgabe ein relativ passendes Match, weil du konntest irgendwie dann doch nochmal Swerve gegen Mox gegeneinander stellen ohne dass du natürlich jetzt ein Singles-Match hast, offensichtlicherweise. Und von daher fand ich das eigentlich wirklich gut gemacht. Also ich habe da gar keinen großen Kritikpunkt dran, auch wenn es natürlich jetzt relativ egal wäre, wer dieses Match gewinnt und so weiter. Hm. Es füllt dir aber wirklich mit einem guten Content die Go-Home-Ausgabe. Man hat leider so ein bisschen gemerkt, dass Marina Shafir teilweise immer noch ein bisschen Schwierigkeiten hat im Ring, vielleicht deswegen auch in so einem Tag-Team-Match, aber der Spot mit dem Tisch, ich glaube, da hat Willow Nightingale auch ein bisschen Glück gehabt. Die ist ja erst irgendwie im dritten Versuch, hat sie die überhaupt so ein bisschen hochbekommen und ist dann ja gefühlt selber da ein bisschen durchgesprungen und es sah alles sehr unsauber aus. Vielleicht auch der Grund, warum man halt Marina Shafir ja nicht so oft im Ring sieht. Viel cooler war am Ende eigentlich der Spot, wo ja, Nightingale dann dafür gesorgt hat, dass Moxley durch den zweiten Tisch gegangen ist, was ja dann auch im Finish des Matches lag Moxley da ja noch draußen, deswegen konnte er dann nicht mehr eingreifen. Das hat mir hingegen dann sehr gut gefallen, aber ja, Shafir wirkt dann doch noch ein bisschen grün, warum sich Moxley ausgerechnet für sie entschieden hat. Also es soll ja sein Wunsch gewesen sein, sie in seiner Gruppierung zu haben. Ich meine, von der Ausstrahlung natürlich passend. Also da passt sie auf jeden Fall sehr gut rein. Vom Gesichtsausdruck her zumindest, ja. Ich habe jetzt gerade mal spontan nachgeschaut. Es war halt auch beispielsweise erst ihr drittes Match 2025. Und dann ist es natürlich auch schwierig, also Promotion-übergreifend. Eins war bei DeFi, okay. Eins war bei Ring of Honor, ein Dark Match und halt jetzt das. Und da ist es natürlich auch schwierig, irgendwie besser zu werden oder irgendeinen Ringrost abzulegen. Und wenn ich gerade generell hier mal so ein bisschen durchscrolle, also die Sachen, die und also die Matches, die unter dem AEW Ring of Honor Dach passiert sind, nehmen wir jetzt halt mal sowas wie DeFi und sonstige Indies raus, dann sind das halt meistens gefühlt so ein Match pro Monat und das ist halt dann so ein 2-Minuten-Ding bei Ring of Honor. Und da ist es halt auch schwer, sich irgendwie groß zu verbessern. Ich meine, sie ist Mitte 30, da ist vielleicht auch nicht mehr das Alter, um die großen Sprünge dann in den Ring zu machen. Aber mehr wäre wahrscheinlich drin, wenn sie halt mehr machen dürfte grundsätzlich. Das glaube ich schon, ja. Aber ich glaube, es ist halt auch, also sie ist jetzt nicht so ein klassisches Valet, einfach eine Frau, die gut aussieht, um irgendwie eine Gruppierung zu stellen, sondern sie ist ja schon da, weil sie ihre Ausstrahlung, ihr Aussehen, ihren Look, ihre Blicke und whatever drin hat und das macht sie auch wirklich gut und ich glaube, viel mehr soll sie wahrscheinlich auch gar nicht machen. Ja, trotzdem schade, weil irgendwie, ne, wenn man dann schon bei AEW auftritt, so, dann denke ich mir, ach ja, wäre schon schön, wenn da ein bisschen mehr einfach bei rumkommen. Auch für sie, glaube ich. Aber gut, wer weiß auch, woran es liegt, ob es einfach nicht besser in ihren Zeitplan passt, als einmal im Monat irgendwo in den Ring zu steigen. Naja, es sollte nicht das letzte Segment um Strickland und Moxley und überhaupt gewesen sein, denn kurz danach wurde geschaut, da haben sie Willow Nightingale auch in die allerletzte Abstellkammer irgendwo gelegt. Habe ich auch gedacht, habt ihr da keinen Medizinraum? In irgendeiner Ecke stand da ein Tisch, wo sie drauf lag und ihr Nacken untersucht wurde. Naja, Strickland stand da auf jeden Fall und sagte, er will John Moxley heute noch in die Finger bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, haben sie das so ein bisschen vergessen? Aber nein, nach dem Main Event, ja, da hat Cope übrigens auch nochmal gegen Castagnoli gewonnen. Auch ein bisschen unfair mit einem Low Blow. Aber wie du sagst, wir gehen jetzt heute nicht auf alle Matches einzeln ein. Genau, am Ende stand dann nochmal Swerve Strickland bei René Paquette, warum auch immer. Und dann kam er natürlich mal wieder raus, Hangman Adam Page, die beiden, die ja seit gefühlt Gründung der Liga in einer Fehde stecken. Und dann ging es auch wieder, hast du vergessen, ich werde niemals zulassen, dass du den Titel gewinnst, brauchst ja gar keine Hoffnung machen. Und dann ging es halt hin und her und dann sagte Strickland irgendwann, ja, und du hast mein Haus abgebrannt. Und dann hat Page gesagt, du hast es verdient. Und dann sagte Strickland, ich weiß. Und dann war halt so Stille und dann ist Hangman Page halt abgedampft. Ja, dann wurde Strickland noch vermöbelt, im Ring dann auch. Und es kamen dann schon die ersten Hangman-Rufe. Und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen der Grund, warum ich denke, es könnte was gehen. Weil ich glaube, dass es am Ende der ganzen Strickland-Hangman-Saga darauf hinausläuft, dass die beide irgendwie sich den ganzen Scheiß vergeben können, sich die Hand geben können. Ich will jetzt nicht sagen, dass die irgendwie ein Tag-Team werden oder irgendwie groß zusammenarbeiten, aber dass die beiden am Ende zusammen dafür verantwortlich sind, den Death Riders ein Ende zu setzen. Was so ein bisschen dagegen spricht, ich glaube, das wäre zu schnell erzählt, um es jetzt zu machen. Aber zumindest besteht da so ein ganz klein bisschen Spannung, vielleicht, zumindest für mich. Vielleicht sehe ich auch alles ganz anders als du und du lachst mich jetzt aus für meine Gedanken, aber das sind so die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Also ich finde es gar nicht so unrealistisch. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir möchten irgendwie früher oder später vielleicht dann wirklich dann nochmal dahin, dass jetzt erstmal Hangman und Swerve gemeinsam dafür sorgen, dass Moxley den Titel verliert, dann wäre es ja auch irgendwo denkbar, dass die beiden halt dann auch nochmal ein Match gegeneinander um den Titel haben und der eine ist ja zufälligerweise im Owen Hart Turnier drin und wenn er das gewinnt, dann könnte er halt gegen einen Swerve antreten, der halt dann World Champion sein könnte und dann wird sich dieser Kreis gerade schließen. Ansonsten, Swerve ist jetzt für mich auch der erste Contender gefühlt seit Moxleys Regentschaft, wo ich auch wirklich sagen würde, da würde ich es zumindest nicht ausschließen, dass hier der Titel wechseln könnte, weil er einfach viel besser aufgebaut ist als zum Teil die Leute davor. Und ich auch generell jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, ich will mir nicht widersprechen von letzter Woche, ich fand das Segment letzte Woche immer noch komisch, da hat DDP81 im Board, schöne Grüße an der Stelle, auch einen längeren Kommentar geschrieben, dass er uns in dem Punkt nicht zustimmt, was auch vollkommen legitim ist, aber ich fand zumindest jetzt die Entwicklung in der vergangenen Woche, also jetzt am Mittwoch, positiv. Und ich habe das erste Mal so ein bisschen Vorfreude auf das Match. Und ich glaube, es wird wieder sehr, sehr WWE-esk. Also, dass das ein vollkommenes Overbooking wirklich wieder wird. Mindestens ein Rev-Bump. Die kompletten Death Riders kommen vor. Zumindest mal Marina Shafir und dann vielleicht noch Willow Nightingale. Und dann vielleicht ja wirklich Hangman, um halt dann die Death Riders, also halt die drei, die nicht Jon Moxley heißen, zu vertreiben, um damit halt dann Swerve am Ende das Ding gewinnen kann. Wäre zumindest ein Szenario, was ich nicht gänzlich ausschließen würde. Genau an dem Punkt bin ich halt auch. Also ich sehe es jetzt auch nicht als wahrscheinlich an, aber zumindest sind wir mal an einem Punkt, wo ich denke, es könnte zumindest so passieren. Ja. Ansonsten hätte ich fast gesagt, gehen wir das andere Szenario ein, Jon Moxley gewinnt irgendwie. Dann bräuchte ihr einen Gegner für Double or Nothing. Das könnte theoretisch nochmal Swerve werden, dem halt gesagt wird, das war jetzt nicht clean, ich möchte noch ein Match. Und dann könnte dem Szenario immer noch Hangman das Owen Hart Turnier gewinnen und dann hast du halt Mox gegen Swerve, Mox gegen Swerve, Mox gegen Hangman und dann könnte theoretisch da der Titel wechseln. Ansonsten, wenn jetzt Mox gegen Swerve gewinnt, dann kann ich jetzt schon sagen, lege ich mich fest, dass der Titel bei Double or Nothing auch nicht wechseln wird. Weil das wäre komisch, wenn du halt da einen neuen Champion hast und gleichzeitig da einen neuen Number One Contender und hast halt dann ein relativ aufwendig aufgebautes Match für All-In gegen einen Champion, der erst 30 Tage den Titel hält. Und das hat es bei AEW, wenn wir nicht gerade von Verletzungen ausgehen, noch nie gegeben, dass ein World-Title halt so schnell gewechselt ist. Und das fände ich seltsam. Das heißt, entweder hätte ich gesagt, hast du Swerve gegen Hangman bei All-In? Oder halt Moxley gegen Fragezeichen-Gewinner des Owen Hart-Turniers, aber Jon Moxley wird bei Double or Nothing dann den Titel auch nicht verlieren. Das sind wahrscheinlich für mich so die einzigen beiden wirklich realistischen Szenarien in der Story. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwas Grundlegendes übersehe. Wüsste jetzt nicht, ne. Aber ja, ich will nicht sagen, man hat sich so wieder irgendwie so eine eigene Booking-Falle gebaut, aber es ist natürlich schwierig, wenn du halt jetzt schon sagst, der Number One Contender für den übernächsten Pay-Per-View wird so und so ermittelt, aber wir müssen halt auch irgendwie ein Main-Event für Double or Nothing füllen. Ja, ist nicht die leichteste Situation booking-technisch. Und wenn jetzt Swerve verliert, weiß ich auch nicht, wer dann der nächste Hauptherausforderer werden soll. Was weiß ich, weiß nicht, wie lange Darby Allin noch braucht, einen Mount Everest zu erklimmen oder was in Orange Cassidy. Da gibt's auch gar keine Updates, oder? Also, ich habe von dem Namen ewig nichts mehr gelesen. Vielleicht hat er schlechtes Netz. Aber, Entschuldigung. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie weit er gerade ist, ob er noch in seiner Vorbereitung ist, ob er gerade schon dabei ist, auf den Berg hochzukommen, ob er das vielleicht schon geschafft hat. Weiß ich auch nicht. Wobei, es gibt ja wohl auch nur ein paar Monate, glaube ich, wo man überhaupt hoch kann. Und also so, ich glaube, Mount Everest im Winter ist relativ kalt. Ich glaube, das ist auch im Sommer relativ kalt, aber weniger vielleicht. Also ich glaube, du musst halt irgendwie die Sommermonate mitnehmen. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es, falls es zu warm ist und dann halt anfängt der Schnee zu schmelzen, vielleicht so ein bisschen zumindest. Also nicht an der Spitze, aber zumindest halt da, wo du halt dann irgendwie losgehst, ob es halt irgendwann gefährlich wird wegen Lawinengefahr oder Rutschigkeit, whatever. Wir haben jetzt auch hier keinen Mount Everest Podcast. Das wäre mal eine Idee, der große WWE Mount Everest Podcast. Deswegen, keine Ahnung, man müsste theoretisch eigentlich in den News zurückblättern, wann irgendwie dieser Plan aufgekommen ist und dann kannst du grob gegenrechnen, was da passiert. Aber Darby Allin würde wahrscheinlich frühestens ein Contender werden nach All-In. Und das ist schon sehr. Wäre auch sehr gerusht, ne? Selbst wenn er jetzt rauskäme, so innerhalb von einem Monat dann direkt wieder irgendwie zum Number One könnte. Also klar kann man das machen, aber. Ja, und dann, nee, dann entweder verliert Darby Allin und da war wirklich ganz viel Aufbau für nichts, oder John Moxley gewinnt halt ein, oder Darby Allin gewinnt und du hast halt dann einfach bei All In Darby Allin gegen Will Ospreay. Will Ospreay. Und das wäre also ein sehr seltsamer Main-Event dafür. Ja. Und dann noch nicht mal in London. Da hättest du ja noch nicht mal den Heimvorteil. Nee, da glaube ich auch nicht dran. Naja. Ja, ich bin gespannt. Aber das Lustige ist so, die Matchcard, so wenn man die irgendwie sich so ganz durchguckt, denkt man so, ach ja, ne, also weiß ich nicht, Learning Tree, Chris Jericho um die Ring of Honor Championship, das Turnier, das startet, Max Caster mit einer Open Challenge. Aber irgendwie, ich habe Bock auf die beiden World Title Matches, also irgendwie, weil sich da ein bisschen was ergeben hat. Ich finde Megan Dane sehr spektakulär, da freue ich mich einfach immens auf das Match irgendwie. Und wie viel einfach mit einer zumindest halbwegs gut gebuckten World Matches steht und fällt, ist irgendwie erstaunlich, weil ne, der Rest der Karte, ich hab's ja schon gesagt, ist in Ordnung. Es wird auch tolles Wrestling geben, aber ist jetzt alles storyline technisch nichts, dass ich sag, boah, da bin ich super, super gehypt und gespannt drauf. Aber die beiden Matches, irgendwie habe ich da Spaß dran und deswegen freue ich mich auch enorm auf den Pay-Per-View. Man sagt ja gerne mal, der Pay-Per-View sorgt vielleicht hauptsächlich dafür, wie man im Nachhinein das ganze Event dann irgendwie fand. Der Main-Event meinst du? Was habe ich gesagt? Der Pay-Per-View. Ah ja, okay. Ja, genau, der Main-Event. Und vielleicht hat man jetzt in dem Fall, also wie du es jetzt zumindest gerade gesagt hast, ist halt dann auch ein gut aufgebauter Main-Event dann halt auch die Vorfreude auslöst. Ich meine, ich muss generell sagen, wenn ich hier Match für Match durchgehe, dann gibt es immer irgendwas, auf das ich mich da freue, wenn ich jetzt nicht gerade Chris Jericho gegen Bandido sehe. Weil... Ja, Briscoe gegen Fletcher ist jetzt auch kein Match, auf okay, das ja. Ich mich sehr freue. Gebe ich. aber ansonsten wird entweder das Match wrestlerisch wirklich gut, beispielsweise Will Ospreay gegen Kevin Knight oder halt das International Three-Way Match. Oder es sind einfach Leute dabei, die ich einfach gerade gerne sehe, wie beispielsweise Hurt Syndicate. Da ist mir dann auch egal, wenn es halt dann gegen Learning Tree geht. Oder du hast einfach Matches, wo es spannend ist, beziehungsweise einfach storyline-technisch viel möglich ist. Und das wäre dann beispielsweise TNT oder das Trios-Match oder Julia Hart gegen Mercedes Moné. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, also ich stimme dir zu, es ist irgendwie nichts dabei, wo ich wirklich sagen würde, boah, da habe ich ultra Bock drauf. Das ist irgendwie so ein bisschen die Storyline, die so gut aufgebaut ist, dass ich einfach riesen Vorfreude auf das ganze Event habe. Aber wir haben ganz gut bis gut aufgebaute World-Title-Matches und in jedem anderen Match bis auf ganz wenige Ausnahmen ist irgendwie für mich persönlich zumindest irgendwie was drin. Und das ist zumindest schon mal was sehr Positives, was auch nicht leicht ist bei, keine Ahnung, wie viele Matches haben wir jetzt? 11 oder so auf der Card? Da hatten wir schon mal vergangene Pay-Per-Views, da war gefühlt die Hälfte relativ irrelevant. Ja, 11 Stück. Und deswegen, da haben sie schon wirklich viel gemacht. Aber gerade nochmal kurz zum Durchgehen, wie viele Titelmatches haben wir mehr oder weniger jetzt antizipiert? Weil das kann ja vielleicht auch nochmal einen gewissen Hinweis drauf geben, wie realistisch 7. das ist. Also wir sagen, Bandido gewinnt, Learning Tree aber nicht. Rated FTR auch. Achso, wegen Titelwechsel meinst du. Okay, ne, Learning Tree gewinnt nicht, Rated FTR wird nicht gewinnen. Bandido wird gewinnen, das ist der eine. Omega hatten wir gesagt, der behält, ne? Garcia, so 50-50. Tony Storm wird wahrscheinlich eher verteidigen. Ja, also haben wir so anderthalb Titelwechsel, sag ich mal. Ja. Und der eine ist nicht AEW, sondern Ring of Honor. Also eigentlich haben wir nur die TNT Championship, wo wir gesagt haben, könnte. Der World Title würde ich auch sagen, könnte. Dann haben wir zwei halbe Titelwechsel und den Ring of Honor Titelwechsel, der höchstwahrscheinlich ist, ja. Okay, ja gut, man müsste jetzt natürlich grob schauen, wie lange sind die jeweils alle schon Champions, weil irgendwie gefühlt hatten wir bei den AEW Pay-Per-Views meistens relativ wenig Titelwechsel. Im Teil, glaube ich, irgendwann mal, ich weiß nicht mehr welcher das war, ob das irgendwie World's End war, Ende des Jahres, wo wir, glaube ich, mal gar keinen hatten in der Main Show. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, möchte nichts Falsches sagen. Ja, irgendwie sowas habe ich auch im Kopf. Aber ja, dann, ich meine, andererseits kann man natürlich auch sagen, zwei Titelwechsel auf einer Pay-Per-View-Card ist ja natürlich auch irgendwo ausreichend. Vielleicht kriegen wir ja drei. Ja. Vielleicht gibt es ja auch echt die Überraschung, dass Megan Bane auf einmal durchballert. Also die hat ja auch 1 gegen 2 ihr Tag-Team-Match damals relativ krass dominiert. Vielleicht geht man da auch All-In mit ihr. Also gar nicht jetzt auf den Pay-Per-View bezogen, aber vielleicht geht man da noch bis All-In mit ihr. Aber auch das, Also ich sage jetzt nicht, dass das ein 100% Tony Storm-Sieg wird, auch wenn er höchstwahrscheinlich ist. Ne? Also es, vielleicht gibt es auch einfach irgendwo dann doch die Überraschung. Oder macht Rated FTA wirklich so ein Ding, so ein zerstrittenes Trio oder wie auch immer. Also ne? Ganz ausgeschlossen sind ja viele Sachen nicht. Außer dass der Learning Tree. Ich wollte gerade sagen, das ist das einzige Match, wo ich sagen würde, 100%. Alle anderen würde ich zumindest irgendwie 1, 2, 5, wie auch immer Prozent. Also wenn da der Titel wechselt, dann würde ich wirklich sagen, komm Tony Khan, ich spendiere dir eine Zwangsjacke und wir liefern dich mal kurz ein. Also das wäre wirklich das Seltsamste überhaupt. Also dieses Match hätte für mich nach wie vor nicht eigentlich auf die Pay-Per-View-Card überhaupt gemusst. Nee. Also wenn da der Learning Tree dann 8 Minuten bei Dynamite verliert, dann hätte ich auch gesagt, jo, vollkommen in Ordnung, und jetzt gibt mir MVP. Aber warum 8 Minuten? Ich bleibe dabei und ich möchte es gerade nochmal erwähnen, weil ich mir dieses Segment dann nochmal angesehen habe, beziehungsweise ich auch bei Dynamite, glaube ich, kurz diesen Rückblick gab. Junge, Learning Tree, vor allem Big Bill wurde am Mikrofon beerdigt, wie ich selten gesehen habe. Aber die schlimmsten Sachen haben sie ja rausgeschnitten bei dem Rückblick. Also da haben sie ihn ja noch ganz gut dastehen lassen. Du kannst denen nicht den Titel geben. Also es ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das noch im Kopf war, aber das wäre WWE-Pendant, das The Rock gegen Jinder Mahal-Segment vor 3 Jahren. Ungefähr das war Mic-Work technisch, so diese beiden Niveaus, die sich da gegenüber gestanden haben. Aber wo wir den Namen gerade hatten, ich fände so ein Tag-Team aus Von Wagner und Big Bill einfach super, die beide ja am Mikrofon absolut nicht gut sind. Das wäre schon, also, das wäre so cringe, um es mal in Jugendsprache auszudrücken, die beiden. Irgendwie würde ich das feiern. Da musst du aber schon in die bewusste Comedy-Richtung gehen. Ja, richtig, klar, das musst du bewusst machen. Vor allem, man könnte es auch unterschwellig sagen, wenn die gerade irgendwie ein Backstage-Interview haben, dass sie sich so gegenseitig das Mikrofon zugeben, so nach dem Motto, boah, mach du das. Ja, also das finde ich herrlich irgendwie, aber ja, nur in meiner Welt. Aber wenn es noch einer feiert, gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, das feiert auch sonst keiner. Ja, damit sind wir eigentlich auch am Ende. Wir haben auch diesmal überhaupt keine Fragen, wenn ich keine übersehen habe, bekommen. Noch nicht mal stabil. Bin ein bisschen enttäuscht. Dennoch gehen Grüße raus an Pascal, den guten Hermes Hater, an mich hier. Und du hast ihn vorhin schon gegrüßt, DDP81, die teilweise auf YouTube, teilweise in unserem Forum diskutiert haben, beziehungsweise Kommentare dagelassen haben. Danke dafür. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen gehypt jetzt auf Dynasty. Genau, nächste Woche wird es da. Ich weiß gar nicht. Eigentlich hatten wir gesagt, wir machen auch so einen Review-Podcast. Müssen wir mal gucken, ne? Ob wir den Anfang der Woche, wer den dann schafft, wie auch immer. Irgendwas wird es da aber geben. Wir machen gerade einfach mal so ein bisschen Planung on air. Ich weiß nämlich gerade ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber ich habe Montag frei. Ich könnte, aber das besprechen wir dann einfach. Ihr werdet ja sehen, was dann von uns kommt. Irgendwer wird schon irgendwann drüber sprechen. Danke fürs Zuhören. Schaut gerne bei WI auch so mal vorbei. Wir haben Forum, wir haben eine Startseite, wir schreiben auch News und Showberichte. Die meisten werden uns kennen. Ich verbleibe so und überlasse die letzten Woche Worte Stefan. Vielen Dank. Wie du gerade schon gesagt hast, zu Review-Podcasts, also wenn bis spätestens Dienstagabend nichts gekommen ist, dann wird es wahrscheinlich wieder auf den mehr oder weniger regulären Freitag hinauslaufen. Da müssen wir einfach mal schauen. Erstens, ob es überhaupt dann letztendlich relevant genug wird, da eine eigene Review zuzumachen und dann halt auch, inwiefern es da die Zeit gibt, weil wenn, also Pay-Per-View Sonntagabend ist immer ein bisschen schwieriger, weil wir halt auch alle montags, dienstags auch irgendwann arbeiten müssen und Pay-Per-View Samstagabends ist meistens leichter, dann Sonntag die Review aufzunehmen. Aber da müssen wir einfach mal schauen, was dann machbar ist. Eine andere Sache, die dann noch im Verlauf des Freitags heute auch online kommen wird, was zumindest für deutsche Fans besonders relevant sein dürfte, ist halt das auch All-In, was man aktuell so liest. Ortszeit um 15 Uhr in Arlington, Texas ist es, meine ich, stattfinden wird, was zeitverschiebungstechnisch bedeuten würde, das sind 7 Stunden, dass wir das hier um 22 Uhr abends hätten. Ich glaube, die hatten gesagt, Eastern Time war 15 Uhr, weil ich meine, die News hatte ich auch schon mal rausgesucht, dann wäre es 21 Uhr. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall abends, Entschuldigung. Ich habe nämlich auch schon vereinzelt gelesen, entweder 15 Uhr Eastern Time oder 15 Uhr Ortszeit. Und das ist halt bei Texas nicht das Gleiche. Von daher, heute habe ich noch gelesen, Ortszeit 15 Uhr, aber sei mal dahingestellt, läuft das ungefähr gleich hinaus. Also da vielleicht, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, für uns sehr dankbare Uhrzeiten zum Live-Schauen. Also wenn der Pay-Per-View 4 Stunden geht, geht es halt trotzdem bis nachts um 2. Aber ich denke mal, das ist angenehmer als von 2 bis 6 Uhr nachts. Von daher, größter Pay-Per-View des Jahres von AEW. Bei uns angenehme Uhrzeit. Und Ja, ansonsten, das, was ich ansonsten auch immer sage, also viel Spaß bei Dynasty, falls wir uns Anfang nächste Woche nicht sprechen, dann natürlich auch noch viel Spaß bei Dynamite am Mittwoch, Collision am Samstag natürlich auch noch, obwohl das wahrscheinlich ein bisschen untergehen dürfte am Wochenende. Und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, knapp anderthalb Stunden für eine Pay-Per-View-Preview ist es dann jetzt geworden. Ich weiß nicht, habe ich gerade schon das letzte Wort? Ja, wenn du willst, gerne. Okay, tschüss.